Franchise-Chef. Ja, immer noch. Für mich auch. Ich guck mal besser, ob ich alles von mir kommt. Ich sitze jetzt seit 3 Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Freunde der Sonne. Wir können nicht drüber reden, das ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Nur für eine Richtung. Gelbe Karte für uns, rote Karte für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Skandal! Hallo und herzlich willkommen zu 4 Ecken zu Elber. Der 14. Spieltag liegt hinter uns. Mein Name ist Chris und bei mir in der Warteschleife, hätte ich fast gesagt, ist Ricky. Hallo. Hallo Chris, schön erst Advent. Schön, dass du ihn ansprichst. Ich wollte es nämlich nicht machen, aber ich habe gehört, auch von kleinen Gesprächen, kurzen Gesprächen mit deiner Frau, du bist ja ein richtiger Adventsfreak, ne? Ja, ich bin. Du hast ja auch so eine Pyramide mit so Kerzen dran, ja, die sich dann so dreht um mit so Propellern. Du bist ja voll ausgerüstet und voll ausgestattet. Erzähl doch mal, wie feierst du den ersten Advent? Ja, also heute ist natürlich erstmal nur, ein kleines Fest angesagt. Also es kommen 20 bis 25 Leute und wir essen eine Stolle zusammen. Ja. Und trinken Eierlikör aus Waffelbechern mit Schokoladeüberzug. Ja. Und sitzen dann einfach gemeinsam da und sprechen einfach über unsere Woche und thematisieren natürlich auch absolute Tabuthemen wie, ja, Homosexualität. Sprech mal einfach mal an in der Familie. Ja. Oder natürlich auch ganz, ganz heikle Sachen. Syrien-Konflikt. Machen wir jetzt hier nicht, aber sowas packen wir heute. Aus den letzten Jahren oder aus den Jahren, die ich dich jetzt kenne, ist eines hervorgekommen, dass deine Familie ja sehr offen, open-minded ist, ja, bezüglich Immigranten, ja, Schwulen und so. Da ist ja deine Familie quasi Vorreiter in unserer Gesellschaft. Wir sind auch sehr, sehr fortschrittlich, das stimmt. Und das drückt sich hauptsächlich daraus, dass zum Beispiel meine Mutter mittlerweile wirklich schon farbig sagt. Also soweit ist es schon. Ja. Und mein Vater ist jetzt schon beim Moor angekommen. Also das ist wirklich, es sind einfach kleine Schritte, die unsere Familie da geht. Ja. Aber ich denke mal so aus der Familienhistorie herausgeblickt, ist das fast schon, sind das Quantensprünge. Ich glaube, Moment mal, Quantensprung macht ja gar keinen Sinn, wa? Das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Ich glaube, diese Sendung steht unter keinem guten Christstern. Schön. Denn irgendwie geistig Christ hat das Vorgespräch, die letzten 2,5 Stunden, die haben schon so dermaßen an unseren Emotionen und an unseren Gehirnzellen gezerrt, dass ich glaube, dass heute in dieser Sendung nichts mehr passiert. Ich glaube, da im Prinzip könnt ihr jetzt abschalten, da kommt geistig großartig nichts mehr. Wir können das ja mal ganz kurz erklären. Also nicht in aller Tiefe, aber es ist so, wir haben uns für diesen Sonntag hier verabredet, weil wir das letzten Sonntag so toll fanden. Und haben am Dienstag gesagt, komm, lasst uns wieder Sonntag senden, haben es aber nicht zeitlich eingeordnet. Jetzt war es so, dass der Chris um 9 wach geworden ist an diesem heiligen Tag und dazu aufgerufen hat, einfach mal auf die Straße zu senden. Und Pocho hat aber noch geschlafen und hat auch eine anstrengende Woche hinter sich und kann diesen Termin nicht wahrnehmen. Für Chris ist es nicht möglich, später zu senden. Und ich glaube auch nicht, dass der Pocho noch auf 100% hochfährt nach einer 60-Stunden-Woche. Sprich, diese Sendung wäre entweder ausgefallen oder wir hätten einfach angefangen, ohne den Pocho zu benachrichtigen. Und wir haben so ein bisschen mit uns gerungen, wie wir es jetzt am besten lösen sollen. Sollen wir die Sendung ausfallen lassen oder sollen wir einfach einen Pocho noch sogar persönlich anrufen? Und Gott sei Dank hat sich Pocho dann irgendwann gemeldet und abgesagt. Und deswegen sitzen wir jetzt hier nur zu zweit, Chris. Man muss dem Hörer auch einfach dann mal so ein bisschen klar machen, was das Problem ist. Absolut. Nach den letzten 5 Minuten würde ich mir fast wünschen, dass wir diese Sendung für heute abgebrochen hätten. Wieso das denn? Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir sind so dermaßen wir sind geistig einfach von dieser Adventszeit, von dieser christlichen, liebesgeschwängerten Zeit einfach so sehr eingepudert. Ach, ich weiß gar nicht, ob wir da heute noch so aggressiv werden wie sonst. Nee, aber das ist ein guter Zeitpunkt, wenn wir so gut eingeleitet haben und einfach mal wieder Qualität über die Äther rausgeblasen haben, darauf hinzuweisen, dass ihr uns Geschenke machen könnt. Richtig. Und zwar für Weihnachten. Geht einfach auf nonpg.de, ja. In der Artikelbeschreibung hätte ich fast gesagt, aber es stimmt ja eigentlich auch, also in der Episodenbeschreibung verlinken wir in Zukunft die Wunschzettel von Chris Poccio und mir und ihr könnt ja mal da rumstöbern und wenn ihr irgendwie ein paar hundert Euro übrig habt, könnt ihr uns da auch, gerade der Chris würde sich über eine Xbox freuen, ein Geschenk machen. Ja, kleiner Hint. Der Poccio möchte übrigens, was war das, was für eine Währung? Steampunk-Währung, will der. Ja. Ich kann das aber leider nicht verlinken, weil mir der Link dazu fehlt. Den hat mir der Poccio noch nicht eingereicht. Ja. Denk mal, das kommt noch. Aber ihr könnt ja schon mal, weiß ich nicht, für einen Poccio 200-300 Euro auf die Seite tun. Ja. Absolut. Ich weiß gar nicht, was er sich bei Steam kauft. Der spielt doch eh nur Counter-Strike Go. Da gibt es dann aber Waffenskins und weiß ich nicht, irgendwelche Mäntel und so. Was weiß ich? Ich habe Counter-Strike leider Gottes so ein bisschen aus den Augen verloren. Leider Gottes, als ich noch Counter-Strike gespielt habe vor 20 Jahren, da konnte man sich das alles noch runterladen so und einfach ändern, die Skins ändern und so. Ja, aber dann wäre das Geschäftsmodell nicht besonders ertragreich, wenn das immer noch. War Counter-Strike jemals ein Geschäftsmodell? Muss es ja. Ja, es muss ja da eine Möglichkeit geben, Geld mit zu verdienen. Und das sind dann wahrscheinlich gerade so Skins für Waffen und so ist es ja bei vielen Spielen heutzutage. Wo wir wieder bei Weihnachten wären. Du hast erzählt, du hast schon deine Weihnachtsgeschenke alle. Hast du alle schon oder erstmal alle? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe heute Morgen mich hingesetzt mit meiner Frau und alle Weihnachtsgeschenke auf einmal gekauft. Ja. Wer wird alles beschenkt, außer deine Tochter und deine Katze? Tochter, Katze kriegt nichts. Nee? Wieso kriegt die nichts? Wir haben uns zuerst überlegt, ob wir so ein Spielzeug für eine Katze kaufen sollen. Ja. Und haben uns dann angeguckt und gesagt, ey komm, lass uns nicht affiger werden, als wir eh schon sind. Mhm. Weihnachtsgeschenk für eine Katze. Echt. Nee, die zieht sich einfach so einen Mantel an. Also Katze. Das soll man dann schon, dass die so einen Weihnachtsmantel angezogen bekommt. Oder eigentlich finde ich es viel besser, wie John Jones Riesenkatze immer so eine Lederjacke anziehen. Das finde ich super. Der hat eine Riesenkatze? Ja, das muss ich dir mal raussuchen nachher, das Video. Auf Instagram sieht man seine Katze und das ist ein riesiges Tier. Ich weiß nicht, ob das so eine Bengalkatze ist oder nochmal eine andere Art Katze, weil ich habe noch nie so eine große Hauskatze gesehen. Also ist kein Tiger, ja, wie die ganzen Scheichs und so. Das ist fast so die Größenkategorie, muss man sagen. Echt jetzt? Ja, also das ist also nicht so riesig, aber das ist so groß wie ein Luchs, würde ich sagen, das Tier. Und das sitzt bei der Tochter auf dem Schoß und ich suche nebenbei gerade das Video raus und hat eine Lederjacke an. Es ist es ist unfassbar. ich habe das Video. Also für die Hörer ist es jetzt ein bisschen schwierig, das weiß ich. Für Chris, der hat Glück, dem schicke ich einfach einen Link. So, und dann können wir ja mal hier in der Leitung bin. Live in der Sendung das einfach mal kommentieren, was wir da so sehen. Chris, hier ist der Link zur John-Jones-Katze und dann sag mal, wenn du Play drückst. Die John-Jones-Katze. Ja. Und achte bitte auf die Jacke der Katze. Das ist für mich das absolute Highlight. Und ja, sie trägt wirklich eine. Bist du schon soweit? Mit Nieten? Nee. Hast du schon Internet? Ja? Okay. Ja, bin schon im Internet. Gut. So, ich drücke jetzt 3, 2, 1, Play. Das ist eine Katze. Also die Katze ist original 1,50. Aber das ist doch schon so ein... Das sieht aber schon nicht so normal aus, die Katze. Nee, das sieht aus, also wenn man nur ein Foto sehen würde, sieht das aus, als ob das irgendwie gemorpht wäre und die Katze wäre irgendwie größer gezogen, als sie in Wirklichkeit ist. Sieht aus wie so ein Gepard, so ein bisschen. Ja, und hast du mitgekriegt, wie seine Tochter heißt? Kitty? Olivia. Oh. Und wie heißt er mit Nachnamen? Olivia Jones, ja. Aha, John Jones ist ein ganz schöner Player, würde ich mal sagen. Kitty hat er doch gerade gesagt. Zur Katze sagt er Kitty. Ja, aber ja. Zu seiner Tochter sagt er Olivia. Schon, ja. Gut, haben wir das geklärt. Gott sei Dank. Olivia Jones, schön. Du Kitty hast Jones. Den ganzen Spieltag hast du im Vorfeld, als wir uns auf dieses Premium-Produkt vorbereitet haben, auf dem iPad geguckt. Ich habe das Darmstadt-Spektakel leider nicht sehen können. Hast du ein Pech gehabt. Ja. Das war so mitreißend, das Spiel. Ja, aber dafür habe ich den Rest relativ aufmerksam verfolgt. Speziell Bayern München und das Hannover 96-Spiel. Ich habe immer hin und her geschaltet. Ja. ja, merkwürdig, dass in dem Moment, in dem Hannover wieder auf sich aufmerksam macht, Chris plötzlich wieder so als Fan heranwächst, ja, möchte ich fast schon sagen. Als Fan. Bislang hieß es immer, Hannover interessiert mich überhaupt nicht. Aber diesmal, ja, 4-0, da ist er dabei. Ja, ja, genau. Nee, das waren die beiden Spiele, weil ich fand auch dieses Bayern-Berlin-Spiel leicht von den Vorzeichen leicht uninteressant. Mich interessiert Hertha leicht ganz und gar nicht. Nach dem letzten Spieltag sehr, sehr verständlich. Wieso? Da haben sie ja 1-0 gewonnen. Ich überlege gerade gegen wen. Und es war auch ein unfassbar ödes Spiel. Ja. Das habe ich mir auch angeguckt. Das war letzten Sonntag. War das nicht Darmstadt? Nee, das war Hoffenheim. Da hat es doch dann angefangen zu schneien und so. Und das war ein ganz, ganz schlimmer Kick über 90 Minuten. Und ich verstehe, was du meinst, weil jetzt mit einem Upset habe ich auch nicht gerechnet. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass Hertha ein Tor schießen kann. Also selbst, dass es mal so einen Moment gibt, dass man sagt, oh shit, 1-1, mal gucken, wie die Bayern das jetzt lösen. Ja. Sondern es war eher so, ja gut, 2-0 kann man mit leben aus Berliner Sicht. Und ein Spektakel war es dann von den Bayern leider auch nicht. Auf keinen Fall. Ich wollte zu Beginn, natürlich können wir auch über die ganzen Spiele jetzt reden, aber jetzt, wo wir gerade über die Bayern reden, Jahreshauptversammlung, hast du sie ein bisschen nicht verfolgt, sondern so ein bisschen was drüber gelesen oder so? Nee, weil ich natürlich darauf keinen Wert lege, was dieser kriminelle Verein da so verlauten. Diese kriminelle Organisation. Ist ja so, also da sind ja immer noch ein Haufen Steuern, absolut, die hinterzogen wurden und was nicht alles geschmiert wurde. Und das ist natürlich fast schon ein Schlag ins Gesicht für jeden Fußballfan, wenn sich diese kriminelle Organisation dann da hinsetzt und so tut, als hätte man das Geld, über das man da spricht, mit fairen Mitteln verdient. Es ist natürlich eine absolute, also es ist eine Phase, ein Schmierentheater. Eine westliche Welt. Ein Schmierentheater ist das. Das war ein Schmierentheater, absolut. Aber nichtsdestotrotz wurde mit keiner Silbe der aktuelle, demnächst scheidende Trainer Pep Guardiola erwähnt. Das ist natürlich schon mal eine Aussage. Ja, jetzt sagen die einen oder anderen, oder beziehungsweise er war auch gar nicht in der Arena, im Audi-Dome. Das liegt einfach daran, nicht, dass er irgendwie jetzt bald gehen wird, da bin ich mir sehr sicher, sondern weil es einen Trauerfall gab. Auch das Abschlusstraining zum Hertha-Spiel wurde ja nicht von ihm geleitet, sondern da gab es ja einen Trauerfall in der Familie, deswegen war er nicht da. Er wurde mit keiner Silbe erwähnt, es wurde immer nur vom Trainerteam, vom Trainerstab geredet, als Richard Rummenigge darüber schwadroniert hat, wie gut es dem Verein momentan geht. 23, noch was Millionen Euro Gewinn hat man gemacht. In 500 Anführungsstrichen? Hat man hinterzogen, wollte ich gerade sagen, 500 plus Millionen Umsatz grundsätzlich hat man in diesem Geschäftsjahr irgendwie gemacht. Und das hört sich alles sehr, sehr legit an. Man ist damit, glaube ich, ganz knapp auf Platz 2 der Vereine, die am meisten Umsatz machen, auf Platz 1 Real Madrid. Das überrascht. Auf Platz 2 Bayern und auf 3 Man United. Echt? Man U vor Barcelona? Mhm. Aha, okay. Und konnte seine Führung ein wenig ausbauen, was es bedeutet zu heißen Fußballverein mit den meisten Mitgliedern, 270 plus 1000 Mitglieder der Verein. Ich glaube danach überraschenderweise Lissabon, ist das Sporting gewesen? Ich glaube, auch das überrascht mich ja. Also hätte ich jetzt auch nicht ist gedacht. Auf Platz 2, ja. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass es vielleicht sogar noch eine zweite deutsche Mannschaft gewesen wäre, die da vorne mitspielt, weil BVB was, ne? Ja, weil ich glaube, dieses Fanclub-Ding, ist das nicht eher so was Deutsches? Scheint so, ja. Also ja. Ich weiß, dass es so Ultra-Gruppierungen überall gibt, aber so, mein gut, wo soll man es sonst mitkriegen, aber so richtig Fanclubs, das habe ich eigentlich noch nirgendwo so richtig gehört, außer in Deutschland. Ich weiß, dass es auch im Ausland welche gibt, aber das wurde bislang bei diversen Übertragungen aus meiner Sicht nicht ausreichend thematisiert. Hashtag Boyfuß aus Nürtingen. Ja. was gab's noch Großartiges? Irgendwie nichts Weltbewegendes. Also die Zahlen waren natürlich wieder schwindelerregend. Mehr als das Doppelte verdient oder macht der FC Bayern an Umsatz als der Zweitplatzierte Borussia Dortmund. Ich glaube, das, was jeden interessiert bei dieser Jahreshauptversammlung, war ja eigentlich bekannt gegeben, dass Pep Guardiola Trainer bleibt. Und ich glaube, mittlerweile muss man auch einfach sagen, es wäre schon merkwürdig, wenn er seinen Vertrag verlängern würde, ja, und das bislang nicht getan hat oder genau, auch nicht öffentlich verkündet hat. Weil, gut, vielleicht ist es dann auch nochmal irgendwie in der Winterpause so ein Ding, dass sie da nochmal extra eine Pressekonferenz machen und dann bekannt geben, dass er bleibt. Ja, ja. Aber warum dieses Hin und Her und dieses lange Hinhalten? Dieser Eiertanz. Ja, genau. Also spätestens jetzt hätte ich auch damit gerechnet, dass sie sagen, okay, er bleibt. Und da sie das nicht getan haben, gehe ich jetzt auch einfach mal davon aus, dass sich der FC Bayern München ab 2016 trainermäßig umorientieren muss. Es kann natürlich sein, dass sie es deswegen nicht sagen, um nicht so einen Effekt auszulösen, dass die Mannschaft nicht mehr so richtig hinter dem Trainer steht und dass richtig, dann eine Saison weggeworfen wird. Das habe ich mir auch schon überlegt, weil es ja gerade wirklich sehr, sehr gut läuft und auch wie die Bayern spielen, das ist überragend jetzt auch gerade mit Martinez und Boateng, die sich immer wieder in die Offensive einschalten und das wohl der Schlüssel sein soll gegen so tiefstehende Fünfer-Abwehrketten. Das klappt ja in den letzten Spielen sehr, sehr gut, diese Methodik. Aber ja, nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass man so ein bisschen hinhalten will. Ich glaube, die Führung, Rummenigge und Co. wissen auf jeden Fall, was Sache ist. Das heißt ja immer noch, dass sie sich nach dem Hannover-Spiel nochmal zusammensetzen wollen und gucken, wie es aussieht. Aber ich bin mir sicher, ich möchte irgendwie nicht eine Prozentzahl oder sagen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Pep Guardiola den Verein verlassen wird in Richtung Manchester City zu seinen Kindheitsbuddies aus Barcelona, die ja da das Sagen haben. Und ja, ein bisschen merkwürdig, Mancini hat seinen Vertrag erst verlängert bei Man City und ich glaube, die sind ja auch wieder Tabellenführer, ne? Naja, ja, aber ich weiß nicht, ob sie noch Führer sind. Weil sie unentschieden gespielt haben. Aber nach dem letzten Spiel gegen Liverpool kann es auch sein, dass dann, weißt du, ich habe das Gefühl, dass der Mancini da einfach nur akzeptiert wird. Genau. Und weil sie keinen besseren haben. Läuft es ja nicht gut, ne? Also verlierst du da 1-0 gegen Juve. Ja, gut. Und wenn sie die Möglichkeit hätten, und das kann man fast über jeden Verein, glaube ich, sagen, Pep Guardiola zu verpflichten, dann müssen sie es machen. Und ich verstehe im weitesten Sinne auch Pep Guardiola, dass er sagt, 2 Jahre reichen mir, denn er hat im Endeffekt alles erreicht, außer die Champions League. Sonst hat er mit Bayern München alles gewonnen. Ja. Er hat dafür gesorgt, dass die Mannschaft seinen Stempel aufgedrückt bekommt. Also man kann jetzt nicht sagen, dass sich da nichts verändert hat im Team. Das ist deutlich anderer Fußball als noch bei oder unter Jupp Heynckes. Und auch wie die Mannschaften gegen die Bayern mittlerweile auftreten, das hast du ja gerade angesprochen. Das ist, glaube ich, auch ein Verdienst von Pep Guardiola, der mit diesem Ballbesitzfußball und mit dieser unglaublich tollen Offensive, also schnell über die Außen und so, einfach vielen Gegnern überhaupt keine andere Chance lässt, als sich hinten reinzustellen. Und selbst das ist dann keine richtige Chance für diese Gegner. Deswegen, ich kann das nachvollziehen, dass er jetzt sagt, okay, ich versuche jetzt in diesem Jahr die Champions League zu gewinnen. Das ist wahrscheinlich auch vom Kader her die beste Chance, 2016 wieder Champions League-Sieger zu werden. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Bayern in der nächsten Saison einen besseren Kader hat, weil eben auch die Spieler nicht jünger werden, die jetzt ganz wichtige Rollen spielen. Das ist noch so ein Punkt, wo man sagen muss, ja, mal gucken. Lahm. Wen meinst du da jetzt genau? Lahm, auch, ich weiß, Müller ist jung, aber für mich ist das Alter gar nicht so entscheidend. Für mich ist entscheidender, wie viel Spieljahre du so auf dem Buckel hast. Messi ist da vielleicht eine willkommene Ausnahme und Ronaldo, die über Jahre auf extrem hohem Niveau spielen. Ja. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das schon was mit dir macht, wenn du dann auch wenn du jetzt erst 25 bist, aber schon halt seit 8 Jahren einer der besten Spieler deines Clubs bist. Also manchmal ist so ein Wechsel dann vielleicht auch richtig. Genau, aber ich glaube, da ist gerade Müller noch ein bisschen von weg. Glaube ich auch. Ich glaube nicht, ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass der weggeht, aber das habe ich mir bei Schweinsteiger auch nicht vorstellen können. Ich würde ihn aber auch nicht hergeben. Dafür ist er, also das ist halt eine Waffe. Der kann halt alles, was Offensive angeht, aus jeder Position heraus spielen, das kannst du einen Spieler nicht abgeben. Das geht eigentlich nicht. Egal für welches Geld, heutzutage ist es ja eh völlig Latte. Genau, Manchester United hat ja wohl schon über 100 Millionen Euro geboten. Aber dieser Spieler ist nicht nur sportlich so wichtig, der ist auch einfach, der ist einfach das Gesicht im Moment dieses Vereins. Ja. Es gab da eine Szene wieder am Spiel gegen Berlin, da hat er irgendwie richtig einen auf den Schlappen gekriegt, hat sich da, der Ball ist dann ins Ausgerollt, Müller hat sich irgendwie kurz das Bein so gerubbelt, so hat sich die Schmerzen so rausgerieben und der Einwurf wurde relativ schnell ausgeführt und was macht Müller? Rennt wie ein Besessener hinter dem Ball her und luchst dem Gegner wieder ab. Das verkörpert so dermaßen im Moment diesen Verein, dass du einfach nicht aufgibst, immer weitermachst und jeden Nackenschlag irgendwie auch wegsteckst und weitermarschierst. Also das ist, der Typ ist einfach phänomenal. Und auch, ich liebe seine Interviews natürlich. Ja, absolut. Ich hab nach Schweinsteigers Weggang gelesen, dass Müller seine Position einnimmt im Verein. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass Müller mittlerweile selbst so ein Lahm irgendwie so nicht ins Abseits stellt. Ich glaube, dass Philipp Lahm in der Mannschaft schon noch wirklich eine wichtige Figur ist. Absolut. Und so. Aber so nach außen hin ist Müller der FC Bayern. Das ist der Inbegriff des FC Bayern München, ist für mich Thomas Müller. Alles, was diesen Verein ausmacht, repräsentiert, ist Thomas Müller. Er ist ja jetzt schon ein Tor hinter seinem Saisonrekord. Ne? Er hat, glaube ich, 13 Tore gemacht oder so und 14 war das meiste, was er jemals geschossen hat. Und es sind ja noch ein paar Spiele. Also kann man so sagen, ja. Der beste Müller wahrscheinlich aller Zeiten. Aber nochmal kurz auf dieses Spiel zurückzuführen. Das hat mir so viele Erkenntnisse gebracht. Es haben 8 Spieler gefehlt. Von Thiago bis Bernard bis Alaba bis Costa, Robben, Ribéry, Kimmich. Viele Spieler verletzt gewesen. Und dann hast du einen Arturo Vidal, der zu Beginn der Saison oder in der ersten Hälfte der Hinrunde jetzt nicht so überragend war, oder? Er war nicht schlecht, auf keinen Fall, aber war nicht der überragende Faktor. Naja, wenn du seine Position so siehst, dann ist es halt auch schwierig zu glänzen gegen Mannschaften, die eben extrem tief stehen. Also ich finde, allein, dass sie ihn da drinne haben, ja, jetzt im Team, das ist so eine Bereicherung für diese Mannschaft und das muss sich noch nicht mehr so sehr in Zweikampfwerten und so ausdrücken, sondern einfach, du hast halt da einfach nochmal im Mittelfeld jemanden drinne stehen, der wirklich richtig abräumen kann und damit auch Zeichen setzen kann. Allein deswegen. Aber jetzt in den letzten Spielen, in den letzten 2-3 Spielen hast du gemerkt, dass Vidal nahe an die 100% wiederkommt und so überragend ist, wie er weil er torgefährlicher wird. Ja, wie er mit Pogba bei Juventus Turin war. Und ich habe heute Morgen was ganz Witziges gelesen. Vidal kann beides. Die feine Klinge und die Axt. Ja. Ja, finde ich schon. Ja, natürlich. Der hat schon die Qualität. Aber ist jetzt für mich steht Vidal nicht für den feinen Techniker. Wird er auch nie. Er kann das, natürlich. Aber wer kann das jetzt nicht beim FC Bayern? Rafinha vielleicht und Ulreich. Da muss man natürlich, Moment mal, da muss man natürlich dazu sagen, weil du gerade die Ausfälle angesprochen hast, dennoch ist diese Startaufstellung, also weißt du, das ist halt so viel besser als viele andere Startaufstellungen. Ich habe sie hier gerade nochmal, also Benatia, Martinez, Lahm und Rafinha, da kannst du mal sehen, wie stark dieser Rafinha ist, oder? Du hast keine Angst, wenn Rafinha spielt, der ist mit Sicherheit nicht der Faktor, der das Spiel komplett changed so und der da irgendwie den Todespass spielt oder der auf der linken oder rechten Außenbahn einfach hoch und runter ackert und sich für die Mannschaft aufopfert. Das vielleicht nicht, aber der hat keinen großen Bock drin, der kämpft, macht mal ein unangenehmes Foul und so, der ist immer unangenehm als Gegner zu spielen und das finde ich super. Den Rafinha finde ich einfach super und da kannst du sagen, was du willst. Da kannst du dich glücklich schätzen, wenn du so einen Spieler in der Mannschaft hast. Der macht bisweilen seinen Job. Absolut. Was man aber auch ansprechen muss, bei aller Liebe zum FC Bayern, ist, dass der Fußballclub aus Berlin, die Hertha nämlich, in dieser Saison definitiv für Aufsehen sorgt, aus meiner Sicht. Das muss man hier auch nochmal ansprechen, weil rein spielerisch geht das so ein bisschen unter, weil es ist, glaube ich, da bin ich jetzt nicht zu gemein, wenn ich sage, nicht allzu schön, was sie spielen, aber sehr, sehr erfolgreich. Ja, absolut, aber zu den Berliner wollte ich sowieso nochmal, gerade als Erz-Berliner, ich wollte jetzt aber nochmal kurz was ansprechen, was noch auf der Jahreshauptversammlung angesprochen wurde, und zwar hat Rummenigge gesagt, dass der DFB sich ein bisschen strecken muss bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit der Top-Mannschaften der Bundesliga in der Champions League. Und er hat dann auch angedroht, dass man, oder beziehungsweise die Anfrage gab es schon ans Kartellamt, der FC Bayern München möchte sich punktuell selbst vermarkten. Was hältst du denn davon? Können Sie das so einfach, können Sie sich so punktuell selbst vermarkten, das ist natürlich die große Frage. Können die sich so einfach aus diesem Konglomerat Bundesliga ausschließen und sich selbst vermarkten? Also natürlich können sie sich selbst vermarkten, aber was meint er jetzt? Die Spiele und sowas oder wie? Das weiß ich nicht, ob man sich da jetzt irgendwie aus dem Sky-Ding oder so rauslösen will, aber es gibt eine konkrete Frage ans Kartellamt, inwiefern das möglich ist, wohl anscheinend. Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas möglich ist, weil es ist halt einfach mal, die Organisation ist der DFB und die vermarktet die Fußballrechte und es wäre auch unfair, glaube ich, wenn die Vereine das selbst übernehmen würden. Ich halte das nicht für besonders fair, gerade für kleinere Vereine, weil du ja, natürlich immer einen gewissen Vorsprung hast als potenter großer Verein. Was man natürlich machen kann, ist, aber das gibt's wahrscheinlich eh beim FC Bayern schon, dass du deine Spiele über ein eigenes Portal anbietest. Das geht wahrscheinlich auch beim FC Bayern, weil ich glaube, beim VfB gibt's das auch, dass man Bundesligaspiele vom VfB Stuttgart über vfb.tv gucken kann. Das wird's ja bei den Bayern auch geben. Ja, also das mit diesem Strecken, das ist halt immer so eine Sache. Wir kritisieren die ganze Zeit, wie absurd das in England zugeht. Und auch ein Rummenigge hat gesagt, dass diese ganzen Ablösesummen völliger Bullshit sind und fordert aber mehr oder weniger jetzt, dass der DFB in eine ähnliche Richtung gehen soll. Ja, also es geht ja da ums Geld. Wir brauchen mehr Kohle, ist ja das, was er eigentlich damit sagt. So, und was heißt, wir brauchen mehr Kohle? Naja, sagt er ja. Ja, das hört sich jetzt aber wieder so mega negativ an. Es ist auch negativ. Es ist absolut, das meine ich auch damit. Dass die Bayern wollen, dass man schon in der Champions League ein bisschen wettbewerbsfähig bleibt. Ne? Und dass, wenn die ganzen Millionen, Abermillionen der Engländer jetzt hier mal angesprochen werden, da kriegst du schon Schiss. Wenn du jetzt irgendwie ein Gladbacher-Fan bist, ein Dortmunder oder Schalker-Fan, da kannst du irgendwann nicht mehr mithalten. Kannst du wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr. Aber dieses Rad, an dem er da dreht, ja, der dreht ja jetzt mehr oder weniger das ganze Ding noch weiter auf, weil es wird dann irgendwann mal jemand in der Premier League sagen, früher war der Abstand zwischen Premier League und Bundesliga so und so, sprich, ihr müsst jetzt noch mehr TV-Gelder ausschütten, als ihr das jetzt eh schon getan habt. Also so drehst du halt das Rad immer mehr oder immer weiter auf und es läuft immer mehr Kohle in das ganze System und eigentlich willst du das Rad ja wieder zurückdrehen, was wahrscheinlich schwierig ist oder zumindest vielleicht nicht zurückdrehen, aber zum Anhalten bringen, dass man irgendwann die ganzen Ablösesummen wieder verständlicher werden, weil das, was du da halt so siehst, also du kaufst dir 2013 einen Spieler für 40 Millionen, der ist 2015, ohne dass er signifikant besser geworden ist, plötzlich 90 Millionen wert. Das willst du ja eigentlich verhindern, weil das total absurd ist und nur die Vereine davon profitieren, die eh schon ganz oben stehen, sage ich jetzt mal. Der FC Bayern München ist auf Platz 24 oder 27 der TV-Vermarktungsrechte irgendwie in Europa. Ja, aber was das ist eine Statistik, die sagt gar nichts aus, weil halt. Wieso das denn nicht? Naja, weil halt in der Premier League deutlich mehr Gehälter oder TV-Gelder ausgeschüttet werden. Ja, natürlich. Aber was soll das sagen? Ja, dass wir da auch vorne mit dabei sein müssen. Ja, aber sind ja wettbewerbsfähig zu sein. Es kann doch nicht sein, dass wir irgendwie durch andere. Du hast ja ganz viele Faktoren, Chris. Erstens mal ist es schon eine sprachliche. Hast du Faktoren und die halten uns ja über Wasser. Es ist ja schon mal eine sprachliche Barriere. Ja, es ist halt einfach leichter, eine Premier League als Komplettpaket zu vermarkten, als eine Bundesliga. Brauchst du schon mal als Fernsehanstalt im Ausland einen Kommentator. Ja, für englischsprachiges Programm ist das jetzt noch nicht so wichtig. Das ist das Erste. Dann glaube ich. Aber lösbar, denke ich mal, ne? Ich gehe davon aus, aber es muss halt jemand da sein, der die Liga kennt, der die der dann auf Englisch zum Beispiel in den USA, ich meine, da läuft das ja auf Fox Sports, die Bundesliga, das Ganze kommentiert. Es ist lösbar, auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Aber da hat die Premier League schon mal einen Vorteil, dass sie das Komplettpaket anbieten können. Dann glaube ich, dass mehr Premier League-Vereine in der Welt bekannt sind als Bundesliga-Mannschaften. Richtig. Dass die Marken der Top-Clubs in der Premier League auch bekannter oder mehr Prestige haben als Bundesliga-Teams, abgesehen vom FC Bayern. Also das kommt auch noch damit rein. Und es ist halt dann wahrscheinlich auch so, dass wir hier in Deutschland nicht so richtig warm werden mit diesem Pay-Per-View, in Anführungsstrichen Pay-Per-View-Modell, also mit diesem Bezahlfernsehmodell und das sich in England und in anderen Ländern schon etablierter hat. Vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt. Ich weiß nicht, was du in England dafür bezahlst, alle Premier League-Spiele gucken zu können. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wesentlich mehr. So, und vielleicht muss man dann jetzt hier als Fan bereit sein, im Monat plötzlich 100 Euro auszugeben. Ich habe einen Bekannten, der arbeitet in so einer, ich sag jetzt mal, Kultbar in Hannover, im Jack the Ripper. Der Ian. Das ist beim Tippspiel auf 5, oder? Ja, würde mich wundern, wenn er da mitmacht. Jack the Tipper? Achso, Jack the Tipper. Nee, Jack the Ripper meine ich aber, die Bar bei uns. Und der erzählt halt manchmal, aus seiner Heimat, der kommt aus London. Und da hat er halt auch erzählt, dass wir hier irgendwie im Schlaraffenland im Prinzip leben, weil wir so in Anführungsstrichen wenig für die Bundesliga im Pay-Per-View-Format bezahlen und noch obendrein die Sportschau haben. In England haben wesentlich mehr Haushalte die Premier League als Pay-Per-View-Paket, zahlen aber mindestens das Doppelte. Na siehst du, da bist du aber schon bei dem ganz wichtigen Punkt. Wenn plötzlich alle das Doppelte zahlen würden, macht das schon eine gehörige Menge Kohle aus bei den TV-Geldern. Wir reden aber nicht von den Pay-Per-View-Einnahmen in der Premier League aus England, denn das ist natürlich Quatsch, sondern aus der weltweiten Vermarktung der Premier League. Da ist sie natürlich weit voraus der Bundesliga. Ja, aber der England-Faktor spielt ja auch nochmal eine Rolle. Also was du sozusagen auf dem Binnenmarkt erzielst, ist ja auch nochmal wichtig. Und ich glaube, dass es hier in Deutschland schwer ist, rüberzubringen. Es gibt für mich diese Möglichkeit, die ich immer wieder anspreche, dass ich die Bundesliga ein bisschen emanzipiert von Sky und sagt, oder zumindest versucht, so ein Modell durchzudrücken, dass sie sagen, okay, Sky bekommt die Spiele, aber parallel dazu gibt es diese Bundesliga-App mit allen Spielen der ersten und zweiten Liga, vielleicht sogar der dritten Liga. Ja. Und du bezahlst halt je nachdem, was du gucken möchtest oder pro Spiel. Das ist halt ein Riesenproblem, weil du musst halt eine Infrastruktur schaffen, unabhängig von Sky. Weil, also das funktioniert aus meiner Sicht nicht, wenn du dann auf Sky zurückgreifst und dann halt einfach nur das Signal auf diese App durchschleifst. Du musst es, glaube ich, separat davon anbieten und eigene Moderatoren einstellen, Kameras, also es muss natürlich dann auch alles in HD sein. Also das ist eine Rieseninvestition erstmal für die Bundes- oder für den DFB. Für die Bundesliga. Als mächtigster und finanzstärkster Sportverband der Welt. Genau, ich habe gerade einen falschen Versprecher gehabt, weil es hat eigentlich nichts mit dem DFB zu tun. Die Bundesliga ist ja eine ausgegliederte Marke. DFL oder was meinst du? Na, oder? Ist doch so. Die DFL und der DFB haben ja jetzt, sage ich mal, was das Vermarktungsding angeht, nichts miteinander zu tun. Das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Also das bedeutet, wenn jemand die Bundesliga als App, also hier ist die Bundesliga-App, hier gibt es alle Spiele anbieten, der hat das erstmal mit dem DFB nichts zu tun. Gar nichts. Sondern das geht rein über die DFL dann. Deswegen kann der DFB da, würde ich jetzt mal behaupten, wenn er will, kann er natürlich Kohle geben, aber er muss da nicht irgendwie Geld investieren dafür. Aber das würde ich dann vielleicht versuchen anzustreben. Das wäre natürlich sehr interessant. Das würde den ganzen Markt natürlich aufwühlen und das würde wahrscheinlich dann auch mal Sky piesacken, mal ein besseres Produkt zu produzieren. Und bei der nächsten Verhandlung bist du nicht mehr darauf angewiesen, was Sky sagt, sondern du kannst dann sagen, na gut, also Leute, wir haben es ja auch selber in der Hand, wenn ihr nicht nochmal ein paar Millionchen draufpackt, dann kriegt ihr halt keine Rechte. Dann läuft das halt auf unserer App oder so. Ist vielleicht jetzt alles ein bisschen zu kurz gedacht und so, weil uns natürlich da auch und die Einblicke fehlen. Ja, und natürlich ist das sehr fortschrittlich und innovativ und so und auch besser definitiv, aber so tickt der gemeine deutsche Fußballfan nun mal nicht. Allerdings glaube ich, dass gerade die neuen Fernseher da diesen Markt extremst öffnen, weil jeder Fernseher hat mittlerweile die Möglichkeit, Apps anzubieten und dann wäre es auch, denke ich mal, kein großes Problem, so eine Bundesliga-App anzubieten. Du brauchst keinen Receiver, du brauchst keine Schüssel, du brauchst nur einen Fernseher und Internet. Du brauchst sonst nichts. Das ist ja eigentlich der Punkt, da behaupte ich jetzt mal, da könntest du vielleicht sogar mehr Leute ansprechen, gerade bei Topspielen, weißt du, als mit so einem Bundesliga-Abo bei Sky. Ja. Weil wenn du halt nur Bayern gegen Dortmund sehen willst, weil das halt gerade der Shit ist, musst du eigentlich, entweder du gehst halt natürlich in eine Bar und guckst dir das da an oder zu Freunden, aber wenn du es halt zu Hause alleine nur dieses Spiel sehen willst, das geht halt nicht. Ich glaube, da machen auch die ganzen gerade, ich hätte jetzt fast gesagt, durch die Decke gehenden, aber ich glaube, soweit sind wir noch nicht, Streaming-Dienste, Netflix, Amazon Prime und so. Und ich glaube, die ebnen da so ein bisschen, die bereiten da gerade so ein bisschen das Feld, auch für so welche Geschichten wie Bundesliga-TV, weißt du? So, richtig. Zum Beispiel. Und ich glaube, da werden jetzt erstmal die jüngeren Menschen, die 30er, 40er herangeführt an diese Geschichte. Ja, man muss ja gar nicht terrestrisch irgendwie Fernsehen gucken. Man kann ja gucken, wann man will. Ach Mensch, Netflix, wie läuft denn das? Da zahle ich 8,99 im Monat und dann kann ich da gucken, so viel ich will und was ich will. Und das muss halt einfach werden. Da werden die Leute jetzt herangeführt an die Geschichte. Und ich glaube, irgendwann, keine Ahnung, was für ein Zeitraum, sind dann die Leute auch für so eine Bundesliga-TV-App. Ob auf ihrem Samsung Smart TV oder einfach via Apple TV, Chromecast oder sonst irgendeinem Streaming-Device bereit. eigentlich müsste es darauf hinauslaufen, ja. Und dann wäre es aus meiner Sicht falsch, wenn sich jeder Verein selber vermarkten würde, dann brauchst du nämlich plötzlich 18. So, natürlich genau. Nicht, weil du hast halt dann Bayern München und dann siehst du alle Spiele von Bayern und das ist ja jetzt nicht so, dass du die Spiele parallel gucken würdest oder so. Also ja. Du kannst ja, es macht ja keinen Sinn, jetzt von jedem Bundesliga-Verein so ein Abo abzuschließen. Aber du hast trotzdem das Problem, wenn du halt sagst, ah Mensch, ja, aber am Sonntag spielt Dortmund gegen Schalke, dann müsstest du halt auf das Angebot der Dortmunder irgendwie zurückgreifen. Deswegen dieses Selbstvermarkten in Übertragungsrechten, das würde, glaube ich, für den Konsumenten unterm Strich eher Probleme hervorrufen und wäre nicht so wünschenswert. Absolut, ja. Also da bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Genau, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange der Vertrag mit Sky auch irgendwie läuft. Das also jetzt, ich gucke jetzt nochmal nach, aber ich glaube bis 2016 oder 17, war da nicht irgendwas da? Ich habe doch neulich mal gelesen, pass auf, als ich Sky abgeschlossen habe, so war's, da stand dran, irgendwie so als Werbetext, garantiert alle Bundesligaspiele bis Ende, also diese Saison und die nächste Saison, also bis 2017. Ich glaube, so war es. Ich guck mal gerade. Ja, stimmt, hier. Da habe ich auch irgendwas gehört, ja. Ab der Saison 2017, 2018, also da werden dann die neuen Rechte vergeben. Bis 2017 hat Sky das ganze Ding. Und ich habe ja jetzt schon alles Mögliche gelesen, dass die Öffentlich-Rechtlichen mitbieten wollen, dass genau, RTL mitbieten will. ARD, ZDF und RTL, die wollen da wohl mitbieten. Ich glaube, RTL hat da wohl relativ große Chancen und so. Und die wollen dann ja irgendwie das dann auch irgendwie via Internet und so machen. Da gibt es die absurdesten Pläne wohl. Aber was ja im Prinzip schon mal gar nicht schlecht ist, aber ich möchte nicht auf RTL Bundesliga gucken. Naja, nicht auf RTL, aber dann halt auf so einen Ableger. Also jetzt ja, nicht genau, Nitro. Auf dem möchte ich dann nicht. Gibt's ich halt, möchte, ja, dann möchte Bundesliga nicht in der Art und Weise gucken, wie RTL zum Beispiel wie gestern das Boxen präsentiert. Das möchte ich nicht. Das werde ich auch nicht machen, das schwöre ich dir. Ich kann mir vorstellen, dass sie dann halt so einen RTL-Sportsender launchen oder so. Genau, und auch den möchte ich nicht. Weil sie es nicht können. Darauf würde ich es ankommen lassen, weil ich davon ausgehe, dass sie nicht mit den Leuten da arbeiten, die sie jetzt aktuell haben, sondern dass sie sich automatisch, weil halt dann bei Sky ja Leute halt arbeitslos werden, da dann zuschlagen würden und sich fähige Menschen holen würden. Und soweit ich das weiß, also sorgt ja nicht Sky für die Übertragung, sondern das ist eine eigene Produktionsfirma, die Bundesliga-Sachen da übertragen. Also sprich, du könntest dann als RTL hergehen und diese oder diese Produzenten praktisch für dich verpflichten und dann produzieren die für dich die Bundesliga auf RTL, ähnlich wie es bei Sky lief. Tom Bayer und Florian König im Studio, das, wenn ich mir daran denke. Das muss nicht unbedingt sein. Also natürlich, aber steht zu befürchten, ich weiß, was du meinst, aber dann würden sie sich, glaube ich, unterm Strich ins eigene Knie schießen, weil die Leute würden es halt nicht kaufen. Also bis zum gewissen Grad vielleicht schon, aber du hast es bei Arena gesehen, als Arena damals für ein oder zwei Jahre die Bundesliga-Rechte hatte. Der Plan von Arena ging auch nicht auf. Also die haben ja auch gedacht, mit Bundesliga können wir so viele Abonnenten gewinnen, dass wir zwar am Anfang erstmal in die Miese gehen, aber auf lange Sicht das Ganze dann wieder kompensieren. Und das hat ja auch nicht funktioniert und das wäre bei RTL vermutlich auch so. Das funktioniert ja bei Sky gerade mal so in den letzten zwei Jahren wieder. Ja, genau, weil sie sich halt da die haben sich da die richtigen Leute geholt, ja. Genau, die haben sich da gute Leute geholt und setzen da jetzt voll auf dieses Serien- und Bundesliga-Ding. Natürlich haben sie auch ein bisschen Glück, dass halt gerade aktuell so geile Serien produziert werden. Sonst, naja, sicher, da haben sie aufs, aufs richtige Pferd gesetzt. Aber diese Formel-1-Geschichte, das ist ja wohl eine Katastrophe bei Sky. Das ja gut, ich gucke Formel 1, weil das ist richtig, für mich ich auch nicht. Die langweiligste Sport. Es ist wirklich so, es ist für mich auch keine Sportart mehr. Ja, aber bin darum ganz ehrlich. Geht's mir ja gerade nicht. Aber das soll wohl kein Faktor sein. Und noch vor, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren oder so, da war das halt noch ein Zugpferd für Sky. Richtig, weil es halt verständlicher war für den Fan, der zugeguckt hat. Also früher habe ich auch Formel 1 geguckt, weil mir klar war, dass es am Fahrer zumindest gewissermaßen am Fahrer liegt. Mittlerweile ist halt der Fahrer fast schon so eine Art, wie früher, was weiß ich, hat jemand einen besseren Flügel gehabt oder so. Weißt du, das war halt einfach, ist nicht mehr die Hauptkomponente bei so einem Rennen. Und deswegen ist es für mich dann absurd. Es ist halt davon abhängig, wer in welchem Auto sitzt. zum gewissen Teil, zum großen Teil, und auf die fahrerischen Fähigkeiten kommt es nicht mehr so sehr an, deswegen interessiert es mich nicht, und ich glaube, es geht vielen Leuten so, die einfach sagen, ist halt völlig wurscht, der Vettel, der könnte vielleicht immer Weltmeister werden, hat halt das schwächere Auto und kann deswegen nicht mehr Weltmeister werden, und so eine Sportart brauche ich mir nicht angucken, weil es ist keine Sportart aus meiner Sicht dann. Das ist für mich so eine Art industrielles Wettrüsten, was da auf der Rennstrecke passiert, und die, die am meisten Geld haben, sind halt die, die die Rennen gewinnen, die Rennstelle. Genauso. Kann man es vielleicht verkürzt ausdrücken. Unsäglich war dieses Boxding. Wir haben gestern noch irgendwas geguckt, spät abends, und dann war das zu Ende, und dann habe ich Fernsehen gemacht, und dann ging auf Twitter da dieses RTL-Boxen-Hashtag-Ding rum, und dann habe ich da das angemacht, und dann habe ich geguckt, da habe ich schon wieder diese Aufmachung gesehen und diese inflationär brutalst einblendende Werbung und so, da hatte ich schon wieder keinen Bock mehr. Aber dann auf einmal hat der Moderator gesagt, ja, also wenn es jetzt keinen Knockout gibt, dann ist Klitschko kein Champion mehr. Und das klickt natürlich bei mir, weil ich diesen Klitschko unfassbar dämlich finde. Und dann bin ich dran geblieben und habe mich zu Tode gelangweilt. Aber lassen wir mal wieder ein bisschen über die Bundesliga reden. Die Berliner. Meinst du, das liegt ausschließlich an Dardai? Ja, mit Sicherheit auch. Einer relativ guten Transferpolitik. Genau, das hat ganz viele verschiedene Faktoren, und es liegt zum einen natürlich am Trainer, an der Transferpolitik, es liegt aber auch daran, dass Vereine, die wir eigentlich da vorne erwartet hätten, nicht so richtig mit vorne mitmischen, wie zum Beispiel Leverkusen, Schalke, die noch nicht so richtig in Gang gekommen sind, vielleicht sogar Augsburg, selbst Hoffenheim hätte ich vorher da gesehen, also davon profitieren die Berliner natürlich. Und ich glaube, dass der Dardai sehr realistisch damit umgeht, was er da so zur Verfügung gestellt bekommt, und sagt, okay, also wir können jetzt hier kein Spektakel zeigen, aber wir können versuchen, so wenig Gegentore wie möglich zu erzielen und hoffen dann, dass wir vorne einen reinmachen. Und so sieht es eigentlich auch immer aus bei der Hertha. Das ist halt kein Spektakel, das man geboten bekommt, aber die können alle kicken. Die haben viele Spieler dabei, da wäre ich froh, wenn die beim VfB spielen würden, und bei manchen bin ich sogar... Wen findest du da besonders herausragend, außer wahrscheinlich Solomon Kalou momentan? Nee, Marvin Plattenhardt. Das ist für mich ein Riesenversäumnis gewesen des VfB Stuttgarts, dass sie diesen Spieler nicht an sich binden konnten. Denn der kommt halt direkt hier auch aus Nürtingen, der hat hier in Nürtingen Fußball gespielt. Aus der Jugend, ne? Nee, der kommt nicht beim VfB aus der Jugend. Der ist von Nürtingen nach Reutlingen gegangen damals. Ah. Und dann haben die Nürnberger den für sich entdeckt. Stimmt, ja. Und direkt wegverpflichtet. Aber das darf aus meiner Sicht nicht passieren. Wenn du direkt vor der Haustür so ein Talent hast, der ja auch viele Jugendnationalmannschaften durchlaufen hat, dass der dir dann von einem Zweitligisten oder Abstiegskandidaten aus der Bundesliga weggeholt wird. Ähnlich ist es euch doch schon bei Kimmich passiert. Ja, aber den hatten wir ja wenigstens dann in den eigenen Reihen. Also, weißt du, es geht mir darum, dass dieser Spieler offensichtlich für den VfB nie zur Debatte stand. Ja, okay. Weil sonst hätten sie ihn verpflichten können, da bin ich mir sicher. Also, wenn Nürnberg Plattenhardt von Reutlingen wegholen kann, dann kann das der VfB schon dreimal. Und eigentlich hätten sie sogar schon in Nürtingen, weißt du, der hat bei Frickenhausen und Nürtingen gespielt. Das sind so die zwei, also Frickenhausen ist so mit einer der bekanntesten regionalen Vereine hier bei uns und Nürtingen auch. Das sind so die Clubs, da würde ich als Scout als erstes hingehen, um danach zu gucken, ob es da irgendwas gibt. Und in der Regel haben die dann auch ihre Leute schon in Nürtingen sitzen, die dann anrufen und sagen, hey, kommt mal vorbei, wir haben hier einen Jungen, der könnte was für euch sein. Das läuft hier schon so. Bei euch wird das auch nicht anders sein. Es läuft hier praktisch schon so lokal ab, dass dann halt die Scouts angerufen werden. So. Und das, glaube ich, ist hier auch passiert. Aber die werden dann gesagt haben, warten wir mal ab, lass den mal in Reutlingen noch ein bisschen kicken und dann vielleicht, weiß ich nicht, in 2-3 Jahren. Und das hat Nürnberg dann erkannt, dass der Spieler gut ist und Talent hat, haben sich den geholt. Und die Entwicklung, die der genommen hat in Berlin, den finde ich wirklich phänomenal. Und das ist für mich einer der Garanten, dass die Hertha so weit oben steht. Großartiger Außenverteidiger aus meiner Sicht. So ein zum Beispiel jetzt in den Reihen beim VfB zu haben, würde einige Probleme lösen. Weil wir brauchen starke Außenverteidiger, haben die nicht. So ein Plattenhardt, den würde ich aber mit Kusshand nehmen. Und das sage ich nicht nur jetzt, nachdem er in Berlin in den letzten Spielen so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht hat, sondern den fand ich auch schon in der letzten Saison, in der letzten Halbjahr, ich glaube, der hat nur in der Rückrunde letztes Jahr regelmäßig gespielt. Kann ich jetzt nicht mehr ganz genau sagen. Aber schon da ist mir das eigentlich aufgefallen, dass das ein guter Mann ist. Ja. Ja, da war doch, ja, ich weiß noch, als der Tobi von den Platten hat immer geschwärmt hat, vor Jahren. Ja, genau, genau. Tobi hat auch schon von dem geredet. Richtig. Und du sprichst natürlich dann noch Kalu an. Das ist ein guter, aber. Ja, auch doch. Ich glaube, der kommt immer mehr in Fahrt. Und auch der Ibisevic, der ist immer, ich weiß nicht, das ist ein ganz komischer Typ. Da hat der Kommentator gestern irgendwie was ganz Sinniges gesagt. Bei dem musste, der guckt immer so komisch, da musste immer die Befürchtung haben, dass dem die Synapsen durchzimmern. Weißt du, der guckt immer so leicht irre, als wenn er gleich durchdreht. Das stimmt. Aber man muss auch bei Hertha mal das Mittelfeld sich so angucken. Und ich habe es mir gerade aufgerufen und da fällt einem auf, dass das ein richtig gutes Mittelfeld eigentlich ist mit dem Weiser. Das ist ein guter Mann. Dann hast du den Stocker, der mit Sicherheit noch ein bisschen mehr zeigen kann, als er bis dahin gezeigt hat. Genau, da haben wir gedacht, als der nach Berlin gewechselt ist, von Basel oder wo kam der her? Ja, ja. Das wird ein großes Ding, aber dann gar nicht so den Impact gehabt. Ich glaube, dass der noch kommen kann. Also muss man mal abwarten. Ja. Er zeigt das ab und an, dass er auf jeden Fall Qualität hat. Aber man hat das Gefühl, dass er noch nicht so richtig im System verankert ist. Also mal abwarten. Dann der Skelbred, ist das ist eine Granate? Also den finde ich wirklich Bombe. Den hätte ich gerne. Lustenberger brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden. Ja. Auch ein Top-Mittelfeldspieler. Jetzt, also habe ich schon 4 Leute aufgezählt und es kommen noch mehr, die gut sind. Dann hast du den Darida, der in dieser Saison klasse spielt. Mhm. Ist der eigentlich neu? Ist der in diesem Jahr erst zu Hertha gekommen oder war der letztes Jahr schon da? Das weiß ich nicht. Ich guck mal kurz nach. Ja. Interessiert mich selber, ob das ein guter Transfer war. Vladimir Darida. Darida, ja, der kam von Freiburg. Genau. Der kam dieses Jahr von Freiburg. Starker Mann. Wen hatte ich denn da noch? Ich hatte noch irgendeinen. Ja, den Haraguchi finde ich auch gut. Ja. Ist jetzt, da nimmt es jetzt ein bisschen ab. Ja, schon klar. Ja, ja. Aber so ein Baum Johann, da weiß man auch nicht, in welche Richtung der sich noch entwickelt. Ist mit Sicherheit kein schlechter Fußballer. Der Behrens ist kein schlechter Mann, aber der hat nicht oft gespielt. Dennoch, also ich finde, das Mittelfeld ist sehr, sehr gut besetzt bei der Hertha und also ich finde, die haben ringsrum einen sehr, sehr ordentlichen Kader, klasse Torhüter mit Kraft, der leider verletzt ist, aber ist ein toller Mann. Gut, der Jahrstein ist auch nicht so schlecht, aber Thomas Kraft hat mir imponiert, als ich ihn in Stuttgart gesehen habe in der letzten Saison. Kannst du dich an die Szene erinnern, als die Bayern sich da wieder durchkombiniert haben und dann Arturo Vidal das Ding eigentlich hätte machen müssen, aber der Jahrstein hat das überragend gemacht. Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, der ist stark, der Jahrstein. Der ist gut. Also ich glaube schon, dass, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, man hat halt das Gefühl, Berlin, ja, die spielen um Abstieg mit oder zumindest dümpeln die unten irgendwo rum. Aber wenn man sich die Mannschaft anguckt, ist das eine Mannschaft, die wirklich, sag ich mal so, Platz 5 bis 10 anvisieren kann. Also 5, das sage ich deswegen, weil du weißt selber, wie es ist. Das wird immer so oft durchgespült da und 2, 3 Spiele schlecht gespielt, dann stehst du auf Platz 12 und andersrum stehst du direkt dann auf Platz 5. Also Champions League, da werden sie nichts mit zu tun haben, gar keine Frage, aber Euroleague können sie mitspielen, glaube ich. Hertha BSC da jetzt nicht so in der Realität ankommen wird wie Darmstadt und Ingolstadt, die ja, glaube ich, so ein bisschen jetzt Hallo Bundesliga erfahren, ne? Also ja, wobei Ingolstadt hat mir ja sehr gut gefallen im direkten Vergleich gegen Darmstadt. Da hatte ich schon das Gefühl letzten Sonntag, dass Ingolstadt das reifere Team ist. Ich gehe auch so weit und sage, das bessere Team und Darmstadt jetzt so ein bisschen nach dem Durchmarsch der letzten Jahre aufgezeigt bekommt, dass ja definitiv Qualität fehlt. Und auch wenn sie tabellarisch sehr eng aneinander dran sind, Darmstadt und Ingolstadt. Ja, klar, 11. 12. Na sicher. Ja, aber Punkte sind natürlich dann nochmal 4 Punkte Unterschied, ja, zwischen den 11. und dem 12. Das ist dann nochmal gefühlt nochmal 3 Plätze. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass Ingolstadt insgesamt das bessere Team hat. Und wenn ich eine der beiden Mannschaften auswählen müsste, die wieder runtergehen, dann wird es Darmstadt sein, glaube ich. Ja. Ingolstadt, ich glaube, die können sich halten. Die profitieren davon, dass Hoffenheim total abkackt in diesem Jahr. Ja. Dass Augsburg. Da muss man mal abwarten. Komisch, genau, da bin ich sehr, sehr zwiegespalten bei Augsburg, weil sie in der Euroleague gezeigt haben, dass sie wirklich zu was fähig sind, gerade gegen Twente oder was das war. Das ist schon stark. Ich bin mal gespannt, wenn sie dann raus sind aus dieser sogenannten Doppelbelastung, was dann mit Augsburg passiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich noch irgendwie so 12, 13, so, dass sie sich dahin retten und Also wenn die jetzt durchstarten würden, jetzt der Optimalfall, sag ich mal, nach dem 4-0 gegen den VfB. Traust du es denen zu? Darum geht's ja. Naja, sie haben es ja gezeigt, dass sie es können. Ja. Und also sie können definitiv besser spielen als Platz 17. Und gegen den VfB, das hat mir schon sehr gut gefallen, was sie da gezeigt haben. Da muss man natürlich wieder das Fragezeichen dahinter machen. Lag das jetzt am VfB, dass da gar nichts mehr ging, oder lag es an Augsburg? Das wird sich, denke ich mal, jetzt herausstellen am Sonntag. Aber ich um noch mal kurz Vereine zu nennen, über die ich mir mehr Sorgen mache als Ingolstadt, dann da gehören definitiv auch die Bremer dazu, auch Hannover. Ich lasse mich da nicht von dem 4-0 täuschen. Auch die gehören für mich dazu, dass man da noch ein Fragezeichen hintermacht. Und selbst Eintracht Frankfurt, auch komisch, nicht nur wegen dem Tabellenplatz. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Reaktivieren von alten Trainern ja auch bei Frankfurt nicht so richtig fruchtet. Nee, auch Stevens bei Hoffenheim. Bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, das bei Hoffenheim, das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie dieser Verein sich, also es war ja mal so eine Zeit, da hat man ja einfach nur noch mit der Zunge geschnalzt, wenn Hoffenheim Fußball gespielt hat. Und dann haben sie ja auch Spieler abgeben müssen, gar keine Frage, haben aber auch immer wieder investiert, haben dann auch Geld verdient. Also das, eigentlich hat man das Gefühl gehabt, dass die sich auf einem guten Weg befinden für so ein mittelklassiges Bundesliga-Team. Mhm. Vielleicht sogar mit Hinblick auf internationales Business und so. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass sich der Kader auch immer mehr des Tabellenplatzes irgendwie so angleicht. Also wenn ich die Aufstellungen und so sehe, dann denke ich, ja, sag mal, wer spielt denn da jetzt auf einmal? Also manchmal, weiß ich nicht. Das ist auch gerade diese, für diesen Verein Hoffenheim, jetzt im Nachhinein gesagt, ist es eigentlich merkwürdig, dass die so einen Spieler wie Kurani verpflichten. Denn eigentlich passt das überhaupt nicht zu diesem Verein, der für junge, aufstrebende Talente stand. Und jetzt so einen alten Opa sich da als Heilsbringer geholt haben vor ein paar Monaten. Das ging natürlich jetzt in die Hose, schon klar. Aber eigentlich denkt man, dass da lauter Kevin Vollands spielen und dann wird es schon enge, weil ja, die anderen sind dann doch nicht so geil. Der Jonathan Schmid, den finde ich noch richtig gut. Der von Freiburg gekommen ist. Der Franzose, der mit den vielen Tätowierungen. Kannst du dich erinnern? Nee. Gute Distanzschüsse, hat so eine Hipster-Frisur. Blond. Ja, den finde ich noch gut. Ja, aber ich glaube, dass das Ingolstadt das Leben retten wird, wenn man das jetzt mal so drastisch ausdrücken kann. Weil es noch Blindere gibt. Weil es noch Blindere gibt, die auch nicht so richtig damit klarkommen, da unten rumzudümpeln. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei diesem Abstiegskampf. Dass du mental das annimmst und verstehst, dass auch manchmal ein ekeliges 0-0 ein Gewinn für dich ist. Also das ist halt ein Punkt, den du nicht hättest, wenn du jetzt vielleicht schön Systemfußball spielen willst, wie beim VfB, und dann halt 4-3 verlierst, ja, wie gegen Leverkusen. Dann nehme ich halt ein 3-3 und es sieht halt aus wie Scheiße. Oder 0-0. Ja, nee, ist halt so. Weißt du, wenn du das annimmst, nimm die Punkte mit und fick dich. Ist doch scheißegal, was die Fans denken. Nimm die Punkte mit. Am 14. Spieltag kann man nicht mehr davon reden, dass man noch Startschwierigkeiten hat. Ja, also alle... Alle Mannschaften, Wie erklärst du die Geschichte, das 4-0? Hast du das irgendwie mitbekommen von Hannover 96? Was da los war? Also ich meine, also was ich gesehen habe, ich habe kein Tor gesehen, glaube ich. Doch, ich habe diesen Distanzschuss gesehen von Karamals. Das war ganz geil. Aber wie erklärst du dir das? Gefühlt, was ich so gesehen habe, war Ingolstadt einfach nur zu schlecht, Hannover nicht zu gut. Ja, ich glaube, das ist manchmal so ein, sagt man das, Selbstläufer. Also du machst halt relativ schnell zwei Tore, und dann kann es sein, dass der Gegner dann halt so direkt wieder ein Zeichen setzen will und einen Anschlusstreffer irgendwie erzielen möchte und zu sehr aufmacht. Und dann geht halt plötzlich ein Ball rein, der sonst nicht reingeht, und dann steht's halt 3-0. Weil das ist ja das Merkwürdige, dass es nach 11 Minuten 2-0 steht. Das nimmt man irgendwie noch so hin. Ja, es war auch ungewöhnlich. Aber wenn es dann halt schon nach 25 Minuten 3-0 steht, dann ist das eine Deklassierung oder so. Ja, also ich glaube halt einfach, ja, Hannover hat hier relativ schnell zwei Tore gemacht. Ingolstadt wollte dann zurückschlagen und bei Hannover ging dann auch noch der dritte rein. Und dann ist das Spiel halt durch. Dann fehlt Ingolstadt die Qualität, da zurückzuschlagen. Und Hannover hat das gut gemacht. Und es ist genau das passiert, was wir letzte Woche schon angesprochen haben. Immer wenn es für den Affen da eng wird. Ja, genau. Dann zieht er den Hals nochmal aus der Schlinge. Es ist, genau das habe ich gedacht, als ich gestern das Spiel so mitverfolgt habe. Ich auch. Jetzt zwei Niederlagen gegen gute Teams, gar keine Frage. Also es ist mit Sicherheit nicht einfach, gegen Gladbach und gegen Hertha zu punkten. Aber egal, zwei Niederlagen. Wenn er jetzt gegen Ingolstadt verloren hätte, vielleicht wäre dann auch für Michael Fronzek in Hannover Schluss gewesen. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass da schon ein Ersatz, über einen Ersatz nachgedacht wird für Michael Fronzek. Ja, ob es dann auch irgendwie eine Comedy-Lösung wird, bin ich gespannt. Ja, würde zum Verein passen. Aber ich glaube, da sollte man sich auch treu bleiben. Über Wechsel sprechen, ein Thema müssen wir hier noch ansprechen, ist natürlich der Abgang von dem besten Trainer der Welt, Alexander Zorniger, ja, beim VfB Stuttgart. Ja. Das war für mich eigentlich das. Und die unwürdigen Champions-League-Partien war eigentlich das Thema dieser Woche für mich in Sachen Fußball. Vielleicht können wir auch noch mal die Champions-League-Spiele ganz kurz... Die unwürdigen Champions-League-Partien? Meinst du das jetzt? Ich meine, wenn ich mir so durchgeguckt habe, wer da gegen wen spielt. Ach so, das meinst du. Das ist für mich nicht Champions League. Stellenweise hat man das Gefühl, dass da Euroleague am Start ist, ne? Ja, es wirkt immer so, als ob eine etablierte Champions League-Truppe gegen irgendeine Gurkentruppe spielt. Mit Ausnahmen, ja, klar, Juve gegen Man City und so. Ja. Aber sonst, ja, Gladbach-Sevilla klingt halt voll nach Euroleague. ZSKA ja, Moskau, Wolfsburg, ja, ist für mich auch so der Inbegriff von Euroleague. Ja, also natürlich Schachtja Donetsk gegen Real Madrid, verstehe ich schon, das gab es früher auch, aber es fehlen die richtigen geilen Spiele. Gerade sowas wie VfL Wolfsburg gegen ZSKA Moskau, ja, was du gerade erwähnt hast, da denke ich mir wirklich, what? Die spielen ja sogar um den Gruppensieg. So, da denke ich mir, das gibt's doch gar nicht. Ja, auch Bate Borisov gegen Leverkusen, ja, ist auch, das ist halt ganz merkwürdig. Also ich will jetzt hier überhaupt nicht so tun, als ob manche Vereine das nicht verdient hätten, in der Champions League zu spielen. Es braucht einfach, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, dass ich mich an diese Namen gewöhne. Ja, selbst so ein Zenit St. Petersburg, die ja jetzt schon seit einigen Jahren ganz oben mitspielen. Da muss ich sagen, okay, das ist halt so ein Scheichverein. Ja, die sind da halt. Aber die sind bei mir noch nicht so richtig als richtiger Champions League Club angekommen. Also ich gucke dann immer noch, ist eigentlich noch Dynamo Kiew dabei? Weißt du, also für mich sind das noch die Mannschaften, die für osteuropäischen Champions League Fußball stehen. Ich bin da noch nicht so richtig mit der neuen Situation mitgewachsen, sage ich jetzt mal. Aber selbst Bayern gegen Piräus, und auch da weiß man ja, dass da viel Geld in den Verein gepumpt wird bei Olympiakos. Aber dennoch, ich das wirkt halt absolut wie ein Mismatch. Also genau. Ist ein bisschen schade bislang, und ich freue mich, oder aber ich sehne den Achtelfinals herbei. Richtig, die Mannschaften, die sich bisher qualifiziert haben, das sind wirklich Top-Vereine. Ja, wir können ja mal ganz kurz hier durchgehen. Vereine, die sich qualifiziert haben, oder was? Ja, also Gruppe A, Madrid und Paris sind Top-Clubs, gar keine Frage. In Gruppe B haben Wolfsburg, Manchester und Eindhoven noch die Chance. Wollen wir mal kurz gucken. Da spielt Eindhoven gegen Moskau und Wolfsburg empfängt Manchester United. Oh, das könnte natürlich in die Hose gehen für die Wolfsburger, wenn man das mal so anguckt, wa? Ja, hoffentlich. Nee, also ich will, dass deutsche Mannschaften weiterkommen. Ja, natürlich. Für die Fünf-Jahres-Wertung ist das kacke, aber... Lass mal tippen. Wir können ja nämlich eine Tabelle mitmachen. Was glaubst du, PSV gegen Moskau gewinnt Eindhoven, oder? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich würde auf 2-1 tippen für... Nee, für ich würde dann klassisches 2-2 tippen. Okay, gebe ich dir. Und Wolfsburg gegen Manchester United, da sage ich 1-2 für Manchester. Sage ich auch, ja. Okay, dann bedeutet das für die Tabelle, Manchester und Wolfsburg wären weiter. Ach, scheiße. Ja, gut. So, gucken wir mal weiter. Gruppe C, Atletico und Benfica sind weiter. Gar nicht getippt, oder was? Ne, brauchen wir ja nicht mehr. Da ist ja schon alles durch. Ja, gut. Deswegen habe ich das jetzt außen vor gelassen. Da ist alles durch. Benfica ist die Gruppe jetzt? Ja, C. Benfica und Atletico, die sind beide schon weiter. Jetzt, genau. Ich hänge jetzt hier gerade nur so ein bisschen, weil ich... Beide Vereine... Denke ich, die sieht man gerne im Achtelfinale, oder? Ja, damit kann ich leben. Das ist schon Glamour. Beide Vereine werden wahrscheinlich keine große Rolle spielen. Nein. Aber damit kann ich gut leben. Ist ein schöner Achtelfinalgegner für ein deutsches Team. Kann man nämlich auch mal besiegen. Richtig. So, dann kommen wir in die Gruppe von Pocho sozusagen, nämlich Gladbach. Da sind Juve und Manchester City durch. Ja, gute Clubs. Jetzt müssen wir nur trotzdem mal, müssen wir nur trotzdem mal kurz tippen, weil mich interessiert, ob Gladbach in die Euroleague kommt. Sevilla gegen Juve Kann ich mir schon vorstellen, dass Sevilla da ein Unentschieden holt. Ah, nee, die schießen kein Tor gegen Juve. Nee. Und Juve schießt eins? Ja, ja, doch, doch. Da macht der Mandzukic, macht da einen Flugkopfball. 1-0. Und Manchester City von allen Sorgen befreit gegen Gladbach, die unbedingt gewinnen müssen oder gewinnen sollten. In Gladbach oder wo? In Gladbach, nee, in Manchester City. In Manchester. 3-1 für Manchester City. 2-0 für Manchester. Okay. Ja, Pocho, das bedeutet für dich, dass deine Gladbacher in der Euroleague spielen. Richtig, das ist so schön. Gruppe E, Barcelona und Rom. Ah, Leverkusen und Bate Borisov, also da müssen wir auch wieder tippen, haben auch noch eine Chance. Also Leverkusen gegen Barca, für Barca geht es nie, um nichts mehr, die werden, denke ich mal, mit der zweiten Garde antreten. Auch ein schöner Club fürs Achtelfinale, oder? Ja, kann man mal machen. Ja, winkst du durch als Champions-League-würdiger Verein, ja? Die Frage ist, hat Leverkusen eine Chance gegen eine zweite Mannschaft von Barcelona? Ich gehe davon aus, dass Barcelona hier nicht mit dem Tafelsilber aufläuft. Nee, werden auf keinen Fall mit dem Tafelsilber auflaufen. Wo ist das Spiel? In Leverkusen. 0-3. Ich hätte gedacht, dass Chicharito 1-2 Buden machen kann. Nee. Okay. Gibst du mir ein 1-3? Gebe ich dir. Vielleicht ist die Tordifferenz noch wichtig. Und der AS Rom empfängt Borisov. Rom schießt viele Tore zu Hause. Warte mal, ich muss mal nachgucken, ob das hier stimmt. Nee, 1-1 gegen Barcelona zu Hause, aber das ist ordentlich. Dann 3-2. 1-6 gegen Barcelona. Ja, stimmt. Das letzte Spiel haben sie ganz schön verkackt. Ich sag mal 2-0 für Rom. Okay, das würde natürlich bedeuten, dass Leverkusen raus ist und in die Euroleague kommt und Rom und Barcelona kommen weiter. Ja, von den Namen her. Da wären wir dann bei diesem großen Problem, was du neulich mal angesprochen hast, dass so viele deutsche Bundesliga-Vereine in der Euroleague spielen. Das heißt, wir haben den Power-Sonntag bald. Ja, eigentlich müsste es dann 4 Spiele geben. Ja. Ja. Gruppe F, ist das eigentlich schon durch? Nee, Quatsch, Arsenal kann noch sich qualifizieren für das Achtelfinale. Also Bayern gegen Zagreb, da gehe ich jetzt mal von einem lockeren 4-1 für die Bayern aus. Nee, das weiß ich nicht. In Zagreb mit einer B-Mannschaft der Bayern, das wird, glaube ich, ein 1-0. 0-1. Für Bayern? Für Bayern. Okay. Und Olympiakos gegen Arsenal, das ist ja ein absolutes K.O.-Spiel. Ja, absolut. Oh, da brennt die Bude. Wird aber leider 2-2 ausgehen. Und damit Olympiakos... Weiter. Was sagst du? Was sagst du? Wie spielt denn Arsenal zurzeit in der Premier League? Gut. Okay. Ist halt auswärts immer so eine Sache für englische Clubs, warum auch immer. Die Bude wird brennen. Absolut. Also wenn Olympiakos ein frühes Tor machen kann, ist für mich alles möglich. Ansonsten, glaube ich, schlägt dann auf Dauer Klasse die Masse. Also ich tendiere zu Arsenal, aber Junge, kann mit dem 2-2. Ja? Ja, dann wäre Arsenal weiter. Ja. Würde sich auch wieder schöner lesen. Absolut. Und, nee, Quatsch, Arsenal wäre gar nicht weiter. Die sind punktgleich. Und dann zählt der direkte Vergleich. Genau. Und da hat ja Olympiakos Dingsbums Arsenal besiegt. Und zwar mit, was war das? 2-3. Ja, okay. Also 3-2 gewonnen in London. Und die haben dann praktisch mehr Tore erzielt auswärts. Und das schlägt dann auch noch zu Buche. Obwohl sie das schlechtere Torverhältnis haben. Verrückt, diese Champions League. Aha, siehst du mal. Also muss, ey Chris, das bedeutet, Arsenal muss mit 2 Toren Unterschied gewinnen oder mehr als 3 Tore erzielen. Um weiterzukommen. Das ist nicht so einfach. Nein, das ist nicht so einfach. Richtig. So, Gruppe G, ja, da ist auch noch nicht alles durch. Chelsea, Porto, Kiew, alle betteln sich noch um Platz 2 und 3 und 1. Ja, selbst Dynamo Kiew kann Erster werden. Ja, wenn der direkte Vergleich... Porto und Chelsea, wenn die unentschieden spielen. Ja, das kann man ja gleich mal machen. Chelsea so ein bisschen wieder besser unterwegs zurzeit, aber richtig gut sind sie auch noch nicht. Hättest du diesen Teixeira, den die haben wollen, für 1 Trillion Euro? Nee. Ich auch nicht. Ist das der aus der UFC? Ich tippe auf ein 2-1, Chelsea gegen Porto. In London. Was hat denn Porto zuletzt so gezeigt? 0-2 gegen Kiew verloren. Oh ja, komm, dann mach das. Und Kiew empfängt Tel Aviv. Da wird Kiew gewinnen. Zu Hause, es ist schon kalt. Die Jungs aus Tel Aviv sind die Warmtemperaturen gewöhnt. Ich tippe hier auf ein 2-0. Übrigens, Hannover 96 am Top Topstar 27 und 25 Tore in den letzten Saisons von Tel Aviv interessiert. Oder war es Tel Aviv? Ist das dieser Glatzkopf? Weiß auch nicht. Also das würde schwindelerregende Höhe von 3 Millionen Euro. Für Gruppe G würde das bedeuten, Chelsea und Kiew sind weiter. Und zuletzt haben wir noch Gruppe H. Zenit St. Petersburg ist durch, ohne Punktverlust. Ja. Nicht schlecht, oder? Ja, das ist der echt nicht schlecht. Und für Gent und Valencia geht's um alles. Gent trifft auf St. Petersburg in Gent. Da könnt ihr mir schon vorstellen. Lyon gegen Valencia, schönes Ding, oder? Lyon in Valencia, ja. Also ich hab gelernt, Lyon wird es ausgesprochen. Als wir nach Paris geflogen sind, dann wurde auch hier, da geht's dann ab nach Lyon. Also jetzt. Lyon. Lyon. Aber erstmal Gent gegen Zenit, da tippe ich auf ein 2-2. Wieso das denn? Na, ich gehe auch davon aus, dass St. Petersburg so ein bisschen die Spieler schonen wird. Das glaube ich auch. Die sind durch und ich glaube, dass Gent nicht so stark ist, wie zum Beispiel das 1-2 in Lyon uns weiß machen wollte. Die haben auch Valencia geschlagen. Heilige das gibt's Scheiße. Doch gar nicht. Was in ist denn, Gent, denn los? Was hat denn Gent für Spieler? Komm, Alter, dann nehmen wir 3-2 für Gent. Ja. Und dann sind die ja Gruppenzweite und dann möchte ich bitte den Schlager Bayern gegen Gent. Das wäre natürlich ein absoluter Klassiker. Den möchte ich. Valencia gewinnt zu Hause gegen Lyon. Das vorgezogene Finale wäre das schon für mich. Das wäre es absolut. Also das würde bedeuten, dass in Gruppe H sich Zenit St. Petersburg und Gent durchsetzen. Ja. Das wäre fast eine Überraschung, weil ich glaube, Valencia und Lyon hätte ich am Anfang getippt. Muss man nochmal die Ausgabe hören, als ich und Pocho über die Gruppenauslosung gesprochen haben. Ja. Der Esel nennt sich immer zuerst. Das ja ist gut, richtig. Das Achtelfinale hat dann wieder mehr Champions-League-Charme. Ja, erzähl mal. Ach, welche Mannschaften jetzt insgesamt durch sind? Ja. Also das wären dann Zenit St. Petersburg, Gent, also ein bisschen sagen, widerspreche ich mir da, aber das wird noch. Ach, Zenit St. Petersburg hat sie auch so etabliert. Das ist natürlich Chelsea, so klangvoll. Ja. Chelsea, Kiew, Bayern München, Olympiakos, Piräus. Sag mal dazu, wer für dich diesen Champions-League-Flair hat. Okay, also St. Petersburg, Gent, Kiew kann man mal außen vor lassen. Ja. Kiew mit Abstrichen, Chelsea ganz klar, Olympiakos Piräus, brauchen wir nicht drüber reden, Bayern München ganz klar, AS Rom, Barcelona, eigentlich nur Barcelona, AS Rom ist für mich auch so eine klassische Euroleague-Truppe. Ja. Juve ganz klar, Man City auch klar, Atletico Madrid hat für mich mittlerweile definitiv Champions League-Flair. Benfica Lissabon ist eine schöne Achtelfinalmannschaft, ja. Manchester auf jeden Fall, Wolfsburg nein, Real Madrid ganz klar, Paris auch ganz klar. Also dann sind wirklich, es ist keine, außer Gent, keine Truppe mehr dabei, die jetzt für mich überhaupt keinen Sinn da macht im Achtelfinale. Also alle anderen Mannschaften, Gent, selbst Piräus würde ich sagen, ist noch eine Mannschaft, mit der kann man im Champions League Achtelfinale leben. Ja. So. Chris, und jetzt kommt der Rausschmeißer. Jetzt müssen wir hier ganz kurz über den VfB reden. Ich weiß, wir haben wieder den ein oder anderen Verein vernachlässigt, aber wir sind ja jetzt schon hier bei 70 Minuten. Wir müssen jetzt über den VfB sprechen. Hat es dich auch so überrascht, dass Alexander Zorniger am Dienstag entlassen wurde? Komischer Zeitpunkt. Es soll ja wohl das Gespräch zwischen Dutt und Zorniger gegeben haben, bei dem Dutt, so habe ich es gehört bei Sky Sport News, selbst sehr überrascht über das Ergebnis gewesen sein soll des Gespräches. Also man ist wohl nicht in das Gespräch gegangen nach dem Motto, Mensch, Alex, jetzt musst du langsam gehen, sondern es war wohl nicht die Intention von Dutt. Also man muss so sagen. Überrascht. Zorniger hat ja wohl selbst dann gesagt, gut, dann gehe ich, ne? Richtig. Am Samstag nach dem Spiel hat er schon gesagt, ich muss jetzt mal eine Nacht drüber schlafen und dann müssen wir mal gucken, wie wir da weiter fortfahren. Also das hat sich aber nicht so angehört wie, unter Umständen gehe ich dann, sondern mehr so, nach dem Spiel mal, kann ich jetzt... kurz mal eine Zwischenfrage. Ja. Spielen wir gleich noch eine Runde FIFA? Werden wir sehen, ob das klappt, aber können wir uns mal vornehmen. So, dann war es so, dass am Sonntag wohl sich Verein mit Zorniger getroffen hat und über die aktuelle Situation gesprochen hat. Und dann hat man sich erstmal darauf geeinigt, dass man weitermacht. Das ist die Infos, die ich hier so aus Lokalpresse habe. Ja. Am Dienstag muss es dann nochmal ein Gespräch gegeben haben zwischen Dutt und Zorniger. Es ging aber eigentlich um was anderes. Es hat überhaupt nichts mit der aktuellen Situation zu tun gehabt, sondern es war was anderes irgendwie, stand auf der Agenda. Ich persönlich habe mir Folgendes ausgedacht, sage ich gleich dazu, es sind meine Gedanken. Ich könnte mir vorstellen, dass man darüber gesprochen hat, was man in der Winterpause verändern muss. Meinst du nicht, dass Dutt dem Herrn Zorniger gesagt hat, Mensch Alex, vielleicht so Nuance hier, eine kleine Stellschraube Richtung ein bisschen defensiver? Vielleicht haben sie das gemacht, aber dann am Sonntag. Denn am Sonntag gab es das Gespräch zwischen Zorniger und Vereinsführung bezüglich seiner aktuellen Leistung. Am Dienstag haben sie über was ganz anderes gesprochen oder am Montagabend, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wann das zeitlich war. Und ich gehe davon aus, dass man vielleicht dann über mögliche Transfers gesprochen hat oder irgendwie, also sowas, wie man sich in Zukunft präsentieren möchte, was man für Spieler verpflichten will, welche Spieler man versucht zu behalten etc. Irgendwie sowas Personalmäßiges. Und dass dann von Zorniger vielleicht Wünsche geäußert wurden, die Dutt so nicht erfüllen kann, will oder was auch immer. Und dass es dann halt so, du kennst das ja, dass man dann miteinander spricht und auf einmal feststellt, okay, wir haben hier ganz andere Vorstellungen von dem, was wir in Zukunft zeigen wollen. Ja, also der Zorniger sagt vielleicht, ja, nee, wir müssen einen guten Offensivmann holen, der vorne die Tore macht. Und der Dutt sagt, sag mal, hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? Wir kriegen hinten immer 4, 5 Buden. Wir müssen gucken, dass wir hinten jemanden hinstellen, der den Laden dicht macht. Und dass es über so ein Thema dann irgendwie zu dieser Diskussion kam, ob Zorniger noch der richtige Mann für den VfB ist. Das könnte ich mir vorstellen. Es könnte natürlich auch ein anderes Thema sein, aber ich glaube, dass es schon in so eine Richtung geht, dass da zwei Anschauungsweisen aufeinander getroffen sind, wie es für diese Truppe in Zukunft weitergehen soll. So, dann hat man sich da wohl dafür entschlossen, sich zu trennen. Angeblich sei das in beiderseitigem Einverständnis geschehen. Ich weiß immer nicht, was ich davon halten soll. Das hört man ja relativ oft. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass man das einfach nur sagt, damit der andere nicht sein Gesicht verliert. Also vielleicht hat Zorniger gesagt, nee, ich mache nicht mehr weiter. Und ja, man hat sich dann darauf geeinigt, dass man das dann nach außen hin so vorträgt, dass beide mit dieser Entscheidung einverstanden sind. Vielleicht hat auch der Verein gesagt, wir möchten nicht mehr mit dir weiterarbeiten. Und Zorniger hat darauf bestanden, dass man das als beidseitiges Einverständnis dann so rüberbringt. Ja, und dann war halt auf einmal ja die Not groß, sage ich jetzt mal, in Stuttgart, jedenfalls unter den Fans. Oder sag auch mal, genauer gesagt, unter meinen Freunden, die Fans des VfBs sind. Denn insgesamt wird dieser Rauschmiss gar nicht so kritisch beäugt, wie ich das eigentlich dachte. Also er wird schon kritisch beäugt, aber es geht, glaube ich, mehr darum, dass der Verein wieder einen Trainer entlässt. Das finden sie nicht so gut, aber dass Zorniger jetzt gehen muss, das können sie wiederum nachvollziehen, weil Zorniger einfach nicht ansatzweise das rüberbringen konnte, was man sich eigentlich erhofft hat. Ja, also es war halt nichts mit schönem Offensivfußball. Er hat die Defensive nicht hinbekommen. Also er hat als Trainer, wenn man es jetzt mal ganz krass sagen möchte, fast schon versagt. Ja. Er hat meiner Meinung nach zu 100% versagt, denn was du ja immer sagst, haben die Stuttgarter ja nun wirklich auf allen 4 Defensivpositionen jetzt nicht gerade die gesegnetsten Spieler, talentmäßig. Und ist es dann nicht gerade wichtig, nicht zu offensiv zu spielen, damit man diese Defizite nicht so bloßstellt? Ist es dann aber auch nicht, oder wäre es dann auch nicht unbedingt, oder wäre es dann auch wichtig, oder wäre es aus meiner Sicht wäre wichtig gewesen, dass dann der Manager und auch die anderen Pfeifen da im Verein sich keinen Trainer holen, der für offensiven Fußball und schnellen Fußball steht. Also man konnte sich ja in der Bundesliga schon mal so ein bisschen angucken, was Zorniger vorhat, wenn man nach Leverkusen geschielt hat. Ja, das ist eine ähnliche Spielweise. Leverkusen spielt im Endeffekt das, was der VfB gern spielen würde. Ja, sind zwar jetzt auch nicht so mega erfolgreich in diesem Jahr, aber dennoch. Sie spielen ja, denke ich mal, schon einen ansehnlichen Fußball generell. Das würde der VfB gerne spielen. Und wenn ich das doch weiß, als Dutt, ja, dann kann ich halt so einen Trainer nicht verpflichten, wenn ich der Meinung bin, wir müssen defensiv uns irgendwie erstmal stabilisieren und dann irgendwann gucken, dass wir auch schöneren Fußball spielen, aber jetzt müssen wir erstmal so eine Nullrunde einlegen und sagen, okay, wir spielen jetzt erstmal eine Saison im Niemandsland und dann greifen wir wieder an oder so. Also das hätte man sich vorher überlegen müssen. Aber ich bin schon auch der Meinung, dass da einiges schiefgelaufen ist, was Personalpolitik angeht. Wenn du halt einen Rüdiger abgibst, kannst du nicht einen mittelklassigen bis unterklassigen Innenverteidiger als Ersatz holen, wenn du eh schon Riesenprobleme in der Defensive hast. Meinst du den Insua, ne? Oder? Nee, ich meine den Sunic. Sunic. Insua machte schon Sinn, weil ja da auch der Asiate gegangen ist, ich glaube der Japaner. Sakai? Ja, oder? Der ist doch jetzt dieses Jahr gegangen. War das zu Hamburg, ne? Ja, ich glaube, es war dieses Jahr. Mhm. Und das kann ich schon nachvollziehen, dass man da sagt, da hole ich den Insua, der, wie gesagt, ein gutes Stellungsspiel hat, aber nicht der schnellste ist, sei es drum. Aber insgesamt muss man dann jetzt hier die Frage aufstellen, liegt das dann nur am Trainer, wenn du eindeutig nicht Bundesliga-taugliche Spieler in der Innenverteidigung hast. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Trainer mit dieser Innenverteidigung einen Erfolg haben wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann muss man auch noch berücksichtigen, dass Zorniger in den letzten Spielen, also die ersten Spiele waren sehr unglücklich. Da gibt, denke ich mal, mir jeder recht, dass der VfB eigentlich aus den ersten 5 Partien deutlich mehr Punkte holen muss als 0. So. Und dann kam die Verletzungsmisere. Ja, dann hast du das Problem gehabt, dass plötzlich dein Torjäger ausfällt. Ginczek ist verletzt gewesen. Dann fehlt ein ganz wichtiger Mann mit Kostic für mehrere Spiele. Dann war Didavi verletzt. Didavi kann alleine, aber glaube ich auch kein Spiel an sich reißen und drehen oder so. Wie nennt man das? Verletzungsanfällig oder? Nee, spielerisch ist er glaube ich auch zu. Zu defensiv, zu ruhig oder? Zu ruhig, ja, okay, genau. Ja. Ich glaube, er ist nicht der Mann, der vorangeht. Natürlich ist er nicht der Spieler, der da jetzt wie ein Vidal, sage ich jetzt mal, mit körperlichem Fußball vorangeht, sondern es gibt ja auch Spieler, jetzt wie Messi meinetwegen oder wie Thiago, die spielerisch vorangehen. Und ich glaube, der ist ein phänomenaler Fußballer meiner Meinung nach, aber ich glaube, der ist wirklich in einer Mannschaft wie Leverkusen besser aufgehoben, wo er unter seinesgleichen spielen kann. Und abgesichert wird. Ja, genau, der abgesichert wird. Und ich glaube, da ist der völlig der falsche Mann, um auf ihn als Person zu setzen. Nichts gegen die da, ich finde den super. Ich glaube, ja, in einem erfolgreichen Umfeld, also spielerisch, da kann der sich sehr, sehr gut auch in der Top-Mannschaft festspielen, das glaube ich schon. Aber ja, beim VfB ist es halt schwierig. Und ich mache noch weiter mit der Verletzungsliste. Dann hat sich Gentner verletzt, Seri Dier, also es waren wirklich wichtige Spieler plötzlich nicht mehr da. Und dann muss man, glaube ich, auch mal als Vereinsführung das realistisch begutachten und sagen, okay, ich gebe ihm jetzt noch die Zeit mit dem komplett wieder genesenen Kader, außer Ginczek, aber da können wir halt nichts dran ändern. Übrigens fällt mir auch noch ein, Harnik hat sich ja auch verletzt, auch ein wichtiger Spieler beim VfB. Also es sind wirklich viele Spieler dann weggebrochen, auf die Zorniger mit Sicherheit bei Amtsantritt gesetzt hat. So, das muss man einfach auch mal so sehen. Und die ersten Spiele waren nicht schlecht, da hatten wir nur Pech. So. Und ich bin der Meinung, dieser Weg, den sie jetzt eingeschlagen sind oder haben, dass man wieder einen Trainer nach kurzer Zeit entlässt, das wird es für die Zukunft enorm schwierig machen, gute Trainer zu verpflichten. Weil die werden sich ihren Namen nicht durch solche Kasperköpfe ruinieren lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, weil ja Favre auch hier schon genannt wurde, ja. Der wäre doch dumm, wenn er hierher gehen würde und von vornherein weiß, ich werde hier nicht die Zeit haben, durch ein gewisses Tränental zu gehen und dann eine Mannschaft zu formen und besonderen Höhepunkten zu führen. Ja, so viel Zeit wird mir hier einfach nicht gegeben. Und warum soll ich meinen guten Namen für so einen Hampelmann wie Robin Dutt aufs Spiel setzen? Dieser Robin Dutt, der hat versagt auf ganzer Ebene. Du hast es ja schon gesagt. Erstens mit dieser wirklich mäßigen, und da nehme ich jetzt mal zu Beginn der Saison oder zu Beginn der Transferperiode, nehme ich mal den Rüdiger mit rein. Auch mit Rüdiger bin ich der Meinung, man müsste jetzt nicht unbedingt so diesen Offensivfußball spielen, wie es Alex Zorniger gemacht hat. Also ich glaube, der Dutt hat da völlig versagt. Transfertechnisch, den Rüdiger da irgendwie aufzufangen, Punkt 1. Und Punkt 2, mit dem Zorniger den richtigen Trainer für diesen Verein zu installieren. Der VfB ist 2014, 2015 fast abgestiegen und hat transfermäßig gesehen nur Leistungsträger abgegeben und keine verpflichtet. Allein wenn du dir das mal so überlegst, die sind 2014, 2015 fast abgestiegen und verkaufen Ulreich als Mitgaranten für den Nichtabstieg, verkaufen Rüdiger als besten Abwehrspieler und wen hatte ich jetzt noch auf der Hand? Ist da noch irgendjemand gegangen? Achso, und als zukunftsweisenden Spieler geben sie Kimmich ab und sagen, komm, du kannst bei den Bayern spielen. Ist eigentlich, klar, jetzt im Nachhinein können wir alle sagen, sowas kannst du eigentlich nicht bringen. Aber dennoch muss man halt so ehrlich sein, der Verein ist fast abgestiegen und hat es jetzt geschafft, sich noch weiter zu verschlechtern, personell. dann muss man sich nicht wundern, wenn man in dieser Saison wieder unten mitspielt. Also das kann ja nie aufgehen. Du kannst ja nicht mit einem schlechteren Kader davon ausgehen, dass du dieses Jahr besser spielst als letztes Jahr. Muss man realistischerweise dann auch noch dazu sagen. Aber insgesamt, ja, um mal jetzt auch einen Ausblick zu wagen, würde ich es gut, oder ich würde jetzt sagen, ich würde an, ich überlege gerade jetzt, wen ich da jetzt nenne, weil es gibt mehrere Trainer, die so durchs Dorf getrieben werden. Ja, so ja. Muss man vielleicht mal anfangen. Wie gesagt, Favre hat man schon mal gehört, schließe ich für mich aus. Glaub auch nicht, dass der Interesse hätte, beim VfB Trainer zu werden. Dann hat sich ja Christoph Daum selber ins Gespräch gebracht. Mhm. Würde ich auch nicht mehr machen. Ich verstehe natürlich, dass das historisch gesehen für den VfB ein wichtiger Trainer war. Eine romantische Lösung, ne? Ja, genau. Aber ich glaube nicht, dass das der richtige Mann ist, jetzt aktuell. Dann wie heißt euer hannoveranischer ehemaliger Trainer da? Wer hieß es? Korkut. Ja? François Korkut. Auch ein Thema, der hat sich für mich als Bundesliga-Trainer allerdings nicht unbedingt hervorgetan bei Hannover 96. Ja. Würde ich jetzt als schlechteste Lösung ansehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also möglicherweise, weil er Stallgeruch hat, ist das eine Option für den VfB und er steht ja eigentlich auch für eine junge, dynamische Art, Fußball spielen zu lassen, aber in Hannover hat er das nicht gezeigt. Extremst unerfolgreiche Art, Fußball zu spielen. Da sind wir bei einem wichtigen Punkt. Ich würde es am besten finden, wenn man Gisdol verpflichten könnte. Ja. Ich halte den Mann für extrem fähig. Er ist gleichzeitig aber auch ein Typ, der eine gewisse Autorität ausstrahlt. Das geht mir bei Korkut auch so ein bisschen ab. Ich glaube, dass Gisdol wirklich ein Typ ist, der oder dem die Spieler zuhören, der eine strenge Art hat, aber gleichzeitig auch ein gutes Verständnis hat, Fußball spielen zu lassen. Er kommt auch aus Stuttgart, hat auch beim VfB schon gearbeitet, ist also auch jemand, der hier das Umfeld kennt. Und deswegen wäre das meine Traumlösung, sage ich jetzt mal. So ein Gisdol. Allerdings weiß ich, dass es für den VfB schwer werden wird, den zu verpflichten. Warum? Weil Gisdol und Leipzig angeblich schon in Kontakt stehen sollen. Ja, und dass Rangnick seinen alten Weggefährten da nach Leipzig lotsen möchte. Ich glaube, das ist jetzt mal weg von diesem Stuttgart-Komplex, sondern ich glaube, das ist für Real Betis, Rasenball, Red Bull, Leipzig. Dieser Verein hat ja wirklich viele Facetten, viele Namen. Ich glaube, das ist der absolut richtige Mann. Gisdol zu Leipzig, das ist super gut. Ja, wenn Rangnick definitiv nicht noch eine Saison machen möchte, würde ich den der macht keine mehr. Leipzigern auch raten, sich den zu holen. Übrigens, sagst du es jetzt so distanziert, du bist ja. Ja, pass mal auf, das Ding ist halt. Das Ding ist halt, ich würde mir natürlich in Leipzig gern einen Trainer wünschen mit einem bisschen schillernderen Namen. Also ähnlich wie der Pocho. Wen? Favre? Favre und Rangnick, das kann nicht funktionieren aus meiner Sicht. Warum nicht? Da ist Mord und Totschlag vorprogrammiert. Aber warum? Erklär mir. Ja, guck dir mal Rangnick an, ja, was das für ein Typ ist. So. Ja, also er hat ja schon auf Schalke Probleme gehabt, da sich mit den Leuten irgendwie richtig zu verständigen. Ich glaube, dass Rangnick der Taktgeber ist bei diesem Verein, sportlich gesehen. Und Favre sieht sich aber selbst als Taktgeber. So, und ich glaube nicht, dass die denselben Takt angeben. Und dann ist halt das Problem, dass du zwei Alpha-Tiere hast, die beide aber vielleicht unterschiedliche Ansichten haben, aber das Verständnis mitbringen, dass ihre Ansicht die richtige ist. Das kann nicht funktionieren. Selbst bei Erfolg würden die sich, glaube ich, nach einer gewissen Zeit trennen müssen. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das aufgeht. Ich wollte kurz sagen, wer tollen Fußball sehen will am Montag, Karlsruhe wird von Leipzig zerstört. Könnt ihr euch angucken. Mein Tipp, 0-3. Ja. Ja, ja, also Selke wird treffen, ganz klar, und gut aussehen. Und dann hoffe ich, dass Massimo Bruno endlich mal ein Tor schießt. Wer ist euer Torhüter nochmal? Kolkorti. Kolkorti, genau. Sehr schön. Torti, Schlumpf. Ja, also um zurückzukommen auf den VfB, ich hoffe, dass sie irgendwie so jemanden wie Gisdol an Land ziehen. Ich bin gespannt, wie sich Gramny schlägt, der ja heute gleich dann mal in Dortmund seinen Einstand feiert. Da gibt's auch Besseres. Allerdings, schlechteste Defensive gegen die zweitbeste Offensive. Allerdings ist der Zeitpunkt für ein Spiel gegen Dortmund, glaube ich, so günstig wie selten in dieser Saison. Gleichzeitig hast du nichts zu verlieren. Keiner wird ihm den Kopf abreißen, wenn die 2-3-1 heute verlieren werden. Ja, die Mannschaft wird eine Reaktion zeigen wollen, da bin ich mir auch sicher. Und ich kann es ja verraten, ich habe beim Tippspiel 2-1 für den VfB getippt. Ja. Wie, echt jetzt? Ja, habe ich getippt, aber du kannst ja nachher mal noch kurz aufs Tippspiel gucken, dann weißt du, was das wert ist. Ja. Ich hoffe, dass ich Gramny nicht als Trainer festsetzen kann. Ach, übrigens, auch noch eine Randnotiz, ganz kurz, dann sind wir fertig mit dem Thema. Was auch ganz interessant war, sie haben ja den kompletten Trainerstab entlassen. beim VfB. Ja. Also nicht nur Zorniger, sondern alles, was dazugehört. Und das ist eher ungewöhnlich, machst du nur, wenn du schon mit einem Trainer verhandelst, der sagt, ich komme nur, wenn ich meinen kompletten Stab mitbringen kann. Ja. Ansonsten machst du das eigentlich nicht unbedingt, weil es dann doch ein relativer Kahlschlag ist und du kannst so schnell meistens gar nicht die Position wieder besetzen. Allerdings hat sich Dutt dann gleich einen alten Weggefährten an Land geholt und während der Saison diesen Langer oder wie der heißt, so einen Torwarttrainer verpflichtet, mit dem er irgendwie schon eine Zeit lang gearbeitet hat und den er dann auch schon mal beim Trainingslager eingeladen hatte. Das fand ich auch merkwürdig. Weißt du, dass du ein oder zwei Tage deinen besten Kumpel da als neuen Torwarttrainer vorstellst, Das hat auch ein Geschmäckle, um das mal meinst so du, zu sagen. Meinst du, das war schon von langer Hand geplant, ja? Das kommt mir halt einfach merkwürdig vor. Ich weiß nicht, ob es von langer Hand geplant war, aber es sieht schon komisch aus, sag ich jetzt mal. Weil vor allem, weißt du, der Dutt halt für mich nicht diese starke Persönlichkeit ist, für die er sich, glaube ich, selber hält beim VfB und aus meiner Sicht eigentlich mitgehen müsste, wenn man Zorniger entlässt. Mhm. Und dann, nachdem er da diesen Trainer entlässt, den er noch als Heilsbringer angekündigt hat vor ein paar Monaten, dann direkt einen guten Kumpel da auf den Torwarttrainerposten zu setzen, das ist zeitlich gesehen eher eine fragwürdige Entscheidung, glaube ich. Das ist ja krass. Okay, das wusste ich gar nicht mit dem guten Kumpel. Ja, das muss man noch mit dazu erzählen, glaube ich. Ja. Krass. Ja, und dann bin ich halt einfach jetzt mal gespannt, wie es im VfB läuft. Wie gesagt, Kramny halte ich nicht für den geeigneten Mann, hat auch mit der VfB oder mit dem VfB 2 in der dritten Liga nicht allzu viel Erfolg. Ist da, glaube ich, 18. oder so und spielen ganz schlechten Fußball. Also ich, bin gespannt, wie es für diesen Verein weitergeht. Also du kannst es quasi gar nicht mehr abwarten heute. Ja. 15.30 Uhr in Dortmund. Ich bin heiß. Du bist heiß, das kann man, absolut. Das merkt man schon, At Ricky Palm könnte alle mitlesen, wie ich dann wieder zu einem Häufchen Elend zusammenfalle. Aber das Elend währt ja nicht lange. Am Montag bist du ja schon wieder. Am Montag leuchten hier wieder die rot-weißen Weihnachtslichter. Und zwar im Takt zur 50 Zentimeter Durchmessertrommel der Leipzig-Ultras, der fünf, die da immer mitfahren. Ja, auch so viele, ja. Ja, Tradition. Sind das nicht so viele? Keine Ahnung. Gut. Ich sitze mal auf der Ehrentribüne. Eben angesprochenen Tippspiel, denn dort hat sich erdrutschartig einiges getan, Ricky. Und da muss man speziell dich ansprechen. Aber wir reden erstmal über die ersten fünf Plätze. Serafus, ja gar nicht mehr wegzudenken da vorne. Jackson Tipper hat sich wieder Platz 2 ergattert. 159, 156 Punkte, die beiden. Polster 0-1. Diesmal magere 4 Punkte, 153 Punkte insgesamt. Lukas und Red Illers? Red Illers? Ich sehe es nicht vor mir. Ach, ich kann es leider nicht sagen. Auf 4 und 5. Erwähnenswert, ein bisschen rehabilitiert hat sich die Line. Die ist nämlich wieder auf Platz 7. Hat wieder die Top 10 geentert. Ansonsten das übliche Tipp. Feuerwerk, was da vorne sich tummelt. Na, eins müssen wir ganz kurz erwähnen. Marco DLX, jetzt habe ich es mir nämlich aufgerufen, hat 8 Plätze gut gemacht, ist hochgeschossen von Platz 27 auf Platz 19. Absolut. Und ich finde noch was wichtig, und zwar die Gesamtpunktzahl, die müssen wir auch mal ein bisschen mehr beachten. Ja. Serafus hat 159 Punkte, ist auf Platz 1 und die Line ist mit 150 Punkten auf Platz 7. Also sprich, das sind nicht allzu viele Punkte, um nicht von Spannung reden zu können hier. Absolut. Im Gegensatz zur Bundesliga-Tabelle ist hier noch richtig Spannung geboten. Ja. Nur jetzt suche ich mal uns beide. Ja, du bist vor mir mittlerweile. Ich habe dich überholt. Ja, das gibt's doch gar nicht. Auf Nein, Platz du hast mich nicht überholt. Wir sind beide auf Platz 31. Ach, stimmt. Ja. Ach Gott. Du hast 10 Plätze verloren. Ich habe 5 Plätze gewonnen. Beide 133 Punkte. Dementsprechend, Ricky, herzlich willkommen in der Tristesse. Heute zählt's. Also heute, muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich gerne noch 12 Ricky, Punkte holen. Du hast nur 2 Punkte gemacht. Ja, ich habe auch vorhin erstmal gestaunt, warum ich nur 2 Punkte geholt habe. Ja, aber das kann doch gar nicht sein, ne? Ja, aber wenn man mal guckt, ja. Ich habe 0-1 für Köln getippt. Nicht unrealistisch. Es ist halt nur ein Tor, was da zwischen Tanz und Teufel liegt sozusagen. Dann Bayern München gegen Hertha. Ich habe bislang jedes Spiel des FC Bayern München 2-0 getippt. Da die aber immer 4-0 gewinnen, habe ich mir gedacht, ach, tippe ich diesmal 4-0. Ah ja, okay. So, Hoffenheim gegen Gladbach. Ja, ist für mich eine Überraschung, das 3-3. Von daher kann man mal falsch liegen. Das ist, glaube ich, ein Ergebnis, das wenig richtig getippt haben. Bremen, ich habe gedacht, dass Bremen gewinnt. Ich bin mir fast sicher gewesen, dass der HSV den Sieg gegen Dortmund zu hoch bewertet, da nach Bremen fährt und einen Dicken machen will. Ne? Ja, und dann spielen die so ein geiles Spiel. Ja. Das hat mich wirklich vom Hocker gerissen. Aber sie haben Lasogga verloren. Ja, das stimmt, das muss man dazu sagen. Lasogga hat sich ja verletzt. Ich weiß gar nicht, was hat er denn? Hast du was mitbekommen? Schulter hat er. Okay, na wenigstens das. Ja, Hannover habe ich auch nicht kommen sehen, dass die 4-0 gegen Frankfurt gewinnen. Oh, jetzt habe ich wieder Schluck auf. Herzlichen Glückwunsch. Das hat Hannover selbst nicht kommen sehen. Absolut. Und Mainz gegen Frankfurt habe ich 2-2 getippt. War knapp. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie immer genau in die entgegengesetzte Richtung tippen würde. Es ist halt dann manchmal wirklich so 1-2 Tore und dann sieht's ganz anders aus. Aber der Aufwärtstrend von Pocho wurde ein wenig gestoppt, 4 Punkte nur gemacht, hat 3 Plätze verloren auf Platz 49. Aber immer noch gut, Pocho. Immer noch gut, brillant, Pocho, den wir ja nächsten Sonntag wieder hier begrüßen dürfen. Euphorisch, musst du dazu sagen, begrüßen. Notorisch, ja. Nicht nur notorisch, euphorisch. Euphorisch. Ja, notorisch. Aber heute hole ich noch ein paar Punkte, das kann ich schon mal sagen. Was ist bei dir los? Die Geschichte jetzt mal hier wenden. Ich habe Schluck auf. Okay, dann sage ich noch, wie ich getippt habe jetzt. Dortmund, was? Stuttgart, 1-2. Ja. Leverkusen, Schalke, 2-2. Mhm. Augsburg, Wolfsburg, 1-2. Ja. Das sind die Ergebnisse, die erzielt werden müssen. Dann für alle, die jetzt denken, oder notiere ich mir mal kurz die ganzen Ziffern. Nee, überlegt euch das nochmal. Oder notiert sie und tauscht sie einfach. Und genau. Zwar andersrum. Gegen ganz andere Zahlen. Gegen tauscht ganz die andere Zahlen einfach aus. Dann könnte es klappen. Gut. Ach, so, wir hätten es, oder? Hast du dich jetzt ja ausreichend ins Mikrofon übergeben, dann können wir jetzt das Ding beenden. Ich denke auch. Oh Gott. Es war schön mit dir, Ricky. Es war eine sehr... Oh, ich kann nicht mehr. Tschüss! Tschüss. We'll